langsam zu sprechen. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist zu rasch, dann bekunden Sie Ihren Unmut auf irgendeine Weise. Ich werde über die Territorialstruktur in Süddeutschland sprechen. Und zwar liegt die Betonung auf Struktur der Territorien. Es soll also keine Geschichte der Territorien sein. Süddeutschland bedeutet in diesem hochmittelalterlichen und spätmittelalterlichen Sinn auch Österreich. Und ich werde in zwei Punkten das Thema verfehlen, vom Thema abweichen, denn ich werde mir erlauben, auch über zwei geistliche Territorien zu sprechen, nicht, wie es im Thema heißt, weltliche Territorien, denn sonst wäre das Bild unvollständig. Außerdem haben sich manche dieser geistlichen Fürsten so weltlich benommen, beispielsweise geheiratet und Kinder gehabt, dass es vielleicht auch gerechtfertigt ist, sie mit einzubeziehen. Die erste Feststellung ist die: Unter Territorium verstehe ich sozusagen neutral die Herrschaftsebene unmittelbar unter dem Reichsoberhaupt. Das heißt, die Herrschaftsebene sehr schematisch gesehen zwischen dem Reich und dem Grund- und Stadtherrschaften. Das heißt, Territorium soll nicht heißen, dass ich nur spreche über das Land im spezifischen Sinne, was ich sofort definieren werde, wie es vor allem Otto Brunner aufgrund der Quellen und daher wie meine zeitgenössisch richtig beobachtet. Es gibt daher einen Pluralismus an Territorien im Hoch- und Spätmittelalter in Süddeutschland. Es gibt verschiedene Arten, nämlich Länder als etwas sehr Spezifisches, als ein spezifischer Territorientyp, und diese Länder mit den verschiedenen Ausgestaltungen. Und es gibt Herrschaften, die so Territorien, aber nicht Länder sind, auch wieder in sehr verschiedenen Ausformungen. Es ist dies im Wesentlichen die Unterscheidung von Otto Brunner nach seinem Buch Land und Herrschaft, allerdings eben modifiziert durch die Mehrzahlform Länder und Herrschaft. Herrschaft und Land wird also nicht als Einheit verstanden. Ich komme auf das noch öfters dann zurück. Es kann natürlich das Land auch Herrschaft sein. Dieses Auseinanderfallen von Land und Herrschaft zeigt sich uns und zeigt sich dem Mittelalter sehr deutlich darin, dass das Land einen Namen haben kann, der nicht mit dem Namen der herrschenden Dynastie identisch ist, dass das Land in der Regel auch ein anderes Wappen hat, welches nicht mit dem Wappen der Dynastie identisch ist. Land hat also einen ganz spezifischen Sinn. Vom Land zum Land wird ein Territorium dann, wenn es drei Merkmale aufweist. Nämlich, es besitzt einen Landesfürsten, es besitzt Landstände oder eine Vorform, eine Landsgemeinde, und es besitzt ein Landrecht. Letzteres sieht in mittelalterlichen Urkunden so aus, dass Urkunden aller Art schließen mit der Formel, wie es ist gemäß dem Landrecht zu Österreich, wie es ist Landrecht im Land zu Steiermark, zu Tirol, zu Bayern und so weiter. Ich halte dieses Kriterium Landrecht für das Essentielle von diesen drei Kriterien, denn durch dieses gemeinsame Landrecht hat die Bevölkerung in diesem Territorium das Gefühl der Zusammengehörigkeit, was übrigens nicht heißen muss, dass ein Landrecht von dem anderen unterschiedlich ist. Das heißt also nicht, dass das Landrecht des Herzogtums Österreich sich von dem Landrecht der benachbarten Steiermark unterscheidet. Es ist sogar das Gegenteil in der Regel der Fall. Benachbarte Landrechte sind weitestgehend identisch, sodass durch diese Formel dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einem bestimmten Territorium besonders ausgedrückt wird. Ich würde sogar sagen, primär wird dieses Zugehörigkeitsgefühl ausgedrückt auf materielle Unterschiede, inhaltliche Unterschiede der Landrechte, will gar nicht Bezug genommen werden. Das Landrecht, ich wiederhole es, ist also besonders wichtig, denn erst aufgrund des Landrechts, des gemeinsamen Rechts, bildet sich eine Gerichtsgemeinde, notwendigerweise nach dem mittelalterlichen Rechtsbewusstsein, und aus dieser Gerichtsgemeinde erwachsen meistens mit anderen Zutaten die Landstände. Zudem ist das Land auch meistens ein Landfriedensbezirk. Also die Landfrieden beziehen sich auf dieses Gebiet des Landes. Typisch sind dann eben die Landstände, die sich entwickeln, als Adelskorporation in einer ersten Stufe, dann kommen auch die Städte hinzu, auf das kommen wir noch zu sprechen. Und es ist der Landesfürst zwar typisch, aber er ist für den Charakter des Landes nicht wesentlich. Ein Beispiel will ich Ihnen nennen, das heutige Bundesland Vorarlberg, österreichische Bundesland Vorarlberg, entwickelt sich in etwa im 16. Jahrhundert erst zum Land, hat aber als solches, als Land, das aus verschiedenen Herrschaften besteht, keinen eigenen Landesfürst, also keinen Herzog von Vorarlberg, wenn Sie wollen, den gibt es einfach nicht. Und noch plastischer tritt uns dies in den Schweizer Kantonen in Erscheinung. Außer dieser Territorialform Land gibt es jetzt also noch die Territorialform der Herrschaft. Da gibt es mehrere Formen. Ich würde schematisch drei Herrschaftsformen unterscheiden. Wobei vielleicht zuerst eines hinzufügen muss. Es gibt bei jeder Form der Herrschaft einen Herrschaftsträger. Das ist in der Regel der Fürst unter verschiedenen Titeln. Und hier würde es nun drei Herrschaftsformen unterscheiden. Die eine Herrschaftsform, die dem Land ähnlich ist, aber sich noch nicht zum Land entwickelt hat. Wenn sie sich zum Land entwickelt, müsste man sagen, es ist eine Vorform des Landes. Oder sie ist zumindest landesähnlich. Es fehlt beispielsweise das Landrecht. Dann eben diese Herrschaftsform, diese erste. Die zweite Herrschaftsform besteht darin, dass sie ein Land umfasst, aber zu diesem Land noch andere Herrschaftsteile hinzukommen. Und die dritte Herrschaftsform besteht aus mehreren Ländern, ist also eine Länderverbindung, Verbindung mehrerer Länder in der Hand eines allen Ländern gemeinsamen Monarchen. Aus der Sicht des Herrschaftsträgers, des Landesfürsten, kann natürlich auch ein einzelnes Land Herrschaft sein. So für den Herzog der Steiermark, zeitweise im Spätmittelalter nur mehr ist sein Land seine Herrschaft. Aber gerade bei der Steiermark, ich komme noch darauf zurück, geht die Herrschaft über das Land hinaus. Das waren jetzt mal diese grundsätzlichen Unterscheidungen am Territorium-Typen Land. Auf der einen Seite mit verschiedenen Varianten und Herrschaften mit diesen drei beschriebenen Varianten. Um nun dieses Bild sozusagen lebhafter zu machen, möchte ich ganz kurz von Osten nach Westen die süddeutschen Territorien hauptsächlich in ihrer Entstehung ganz schematisch nur durchgehen, um Ihnen zu zeigen, wie unterschiedlich diese Territorien sind. Österreich, das ist im historischen Sinn in etwa das heutige Bundesland Niederösterreich, also das historische Herzogtum Österreich, wird sehr früh zu einem Land. Im 12. Jahrhundert wird dies auch sprachlich betont durch eine Bezeichnung, die dann nicht mehr verwendet wird. Man spricht nämlich nicht von Österreich oder von Austria, sondern ganz kurz vom Osterland. Man betont also, es handelt sich hier um ein Land, die Bezeichnung ist allerdings dann wieder verschwunden. Im Wesentlichen ist Österreich unter der Insel Niederösterreich vor 1156 als Land ausgeprägt, 1156 wird, man kann das jetzt kursorisch so mal nennen, diese Entwicklung anerkannt vom Reichsrecht und die Markgrafschaft wird zum Herzogtum erhoben. Beim Land Österreich ist sehr typisch, dass es im Land auch noch andere Herren außer dem Herzog gibt. Die hohe Gerichtsbarkeit üben hier auch noch andere Grafengeschlechter aus. Benachbart an Österreich ist dann das Land Ob der Enns, das ist das heutige Bundesland Oberösterreich. Dieses Land Ob der Enns entsteht aus Teilen, die Österreich angefügt waren, aber nicht zum Land Österreich gehörten. Diese Teile werden zusammengefügt, fügen sich zusammen, unter anderem auch so zumindest die heutige Geschichtsschreibung, Landesgeschichtsschreibung in Oberösterreich. Sie werden zusammengefügt durch den Willen des Landesfürsten, der allerdings der Herzog von Österreich ist. Und wenn man jetzt also den oberösterreichischen Kollegen glauben darf, und das wollen wir jetzt mal machen, dann ist es eine ganz groteske Situation, auf die noch zurückkommen werden, denn es ist eigentlich unverständlich, warum der Herzog von Österreich Gebiete nicht in sein Land integriert. Nun, das ist jedenfalls das Land Ob der Enns, entsteht aus mehreren Herrschaften, die, wir wollen es glauben, der Landesfürst zusammenfügt. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass das Herzogtum Österreich, also unter der Enns und das Land Ob der Enns, gemeinsam ein Reichsleben darstellen. Also ein Reichsleben, das in zwei Länder zerfällt. Die Steiermark ist ähnlich entstanden wie das Herzogtum Österreich. Auch hier die Landesbildung durch einen Dynasten, der 1180 zum Herzog erhoben wird, sozusagen wiederum als Anerkennung dieser Landesbildung. Wobei hier, auch hier muss man jetzt mal den Landeshistorikern glauben, der Amtssprengel des Herzogs, das Herzogtum, also die Regierungsbefugnis, modern gesprochen, die Amtsbefugnis des Herzogs, nicht identisch mit dem Land, das Land ist kleiner als die Herzogsgewalt eigentlich. Zur Herzogsgewalt gehören auch Gebiete in Kärnten, die eben zum Land Kärnten und nicht zum Land Steiermark gehören. Wenn Sie glauben, die Situation, die man schildert, ist kompliziert, dann haben Sie vollkommen recht. Es ist nicht einfach zu verstehen. Ich werfe das alles nochmal zurückkommen. Das Land Kärnten, eben erwähnt, ist im Wesentlichen entstanden durch die Reduktion des alten Amtsherzogtums. Es bildet sich also in dem sehr großen Bereich des Amtssprengels des Herzogs von Kärnten, des Land Kärnten, das wesentlich kleiner ist. Und immer kleiner wird dadurch, dass Amtsgebiete sich vom Land auftrennen und eigene Länder bilden. Eines dieser neuen Länder, das sich auf Kosten des Landes, des Herzogtums Kärnten ausbildet, ist das Land Krain im heutigen Slowenien. Sie werden vielleicht wissen, eine Wurstsorte ist da noch benannt, zumindest in Österreich, die Krainer Wurst. Dieses Herzogtum Krain entsteht aus zwei kleineren ursprünglichen Ländern, die sich vom Herzogtum Kärnten loslösen. Das nächste Territorium in der Gegend dort wird Ihnen jetzt vom Namen her bekannter sein. Das ist Görz, Gorizia. Und dies ist kein Land. Dieser Herrschaftsbereich, das Territorium, wollen wir jetzt neutral sagen, der Grafen von Görz, verkörpert den Typus der Herrschaft. Herrschaft, die ihrerseits aus mehreren Ländern und anderen Herrschaften besteht. ist auch kein geschlossener Besitzstaat, sondern es gibt eben nach der namensgebenden Burg und Stadt Görz ein Land, vielleicht nicht einmal ein Land, die hintere Grafschaft Görz, dann das heutige Osttirol im Wesentlichen, entwickelt sich zu einem eigenen Land unter dem Namen die vordere Grafschaft Görz, und die Grafen von Görz verbinden mit diesem Besitz auch das Gebiet, sage ich absichtlich, das Gebiet von Tirol. Zeitgenossen haben diese Görzer Herrschaft auch so umschrieben im modernen Deutsch. Sie bestünde aus Landen, Herrschaften und Gebieten. Jetzt ein großer Sprung zu etwas Bekannten, Bayern. Bayern seit 1180 ein Territorialherzogtum, durchläuft allerdings auch nach 1180 noch einen Verkleinerungsprozess dadurch, dass im Gebiet dieses Territorialherzogtums neue Länder entstehen, nämlich des Bischofs von Passau, vor allem des Erzbischofs von Salzburg, des Propst von Berchtesgaden und des Grafen von Tirol. Auch in Bayern ist es so, dass ursprünglich das Herzogtum größer ist als das Land. Zum Herzogtum gehören auch zwei andere Ländchen, Länder im heutigen Salzkammergut, nämlich das Mondsee- und Wolfgangseeland. Dazu gibt es noch bayerische Lehen in Österreich, die allerdings zum Land Österreich gehören. Berchtesgaden, ganz kurz erwähnt, ist also eines dieser Teile, die vom Herzogtum Bayern als eigenes Land sich emanzipieren. Hier erfolgt die Landwertung allmählich und Berchtesgaden kann man eigentlich definieren als eine Grundherrschaft, die reichsunmittelbar wird. Die Grundherrschaft des Propstes eben von Berchtesgaden, der seit 1994 Immunität besitzt, der Blutbahn, und in dieser Grundherrschaft Reichsunmittelbarkeit erlangt. Berchtesgaden lange Zeit eben nur der Typ der Herrschaft, ohne Landstände, entwickelt sich dann mal wenig zum kleinen Ländchen. Ähnlich wie Passau, oder wie aber keine weiteren Worte verlieren. Besonders interessant für diesen Unterschied zwischen Land und Herrschaft ist Salzburg. Das ist also jetzt einer der Punkte, wo ich mein Thema verfehle. Und ich spreche so bewusst jetzt über geistliches Fürstentum. Hier ist es so, dass der Bischof und dann Erzbischof von Salzburg in seinem Bistum, wobei wir uns vor Augen halten müssen, Bistum ist eine rein kirchenrechtliche Einteilung, ein rein kirchenrechtliches Kriterium. In seinem Bistum erwirbt der Erzbischof von Salzburg zunehmend diverse Herrschaften. Der Erzbischof von Salzburg ist aber kirchenrechtlich auch Metropolit, das heißt, er ist Vorsteher einer Kirchenprovinz, die sich aus mehreren Bistümern zusammensetzt und im Mittelalter bis weit nach Ungarn und nach Kärnten reicht, über Kärnten hinausreicht. Und in diesem Metropolitansprengel erwirbt er auch unterschiedlichsten Besitz. Es gibt also salzburgischen Besitz daher, außerhalb des Bistums, und all dieser Besitz, vornehmlich aber im Bistum, im Erzbistum, wird bezeichnet als eben Gebiet, Herrschaft des Erzbischofs von Salzburg. Und nur ein Teil dieser Besitzungen entwickeln sich allmählich zum Land, nämlich zum Land Salzburg, auf bayerischem Gebiet. Das heißt, über diese Herrschaften verdichtet der Erzbischof seine weltliche Herrschaft, sodass sie landesähnlich und schließlich Landescharakter erhalten. Und er kann zu diesem Land, das sich im Herzogtum Bayern, im Land Bayern, entwickelt, auch noch einen Teil aus dem Land Kärnten hinzufügen, für Eingeweihte, den Lungenbau des Kärnten. Und hier sieht man eben ganz schön, wie ursprünglich Herrschaft vorhanden ist über mehrere unterschiedliche Gebiete, zum Teil in Streulage, aber über den Kern, aus dem Kern entwickelt sich das Land. Und gerade hier brauche ich nur kurz darauf hinweisen, dass die Entwicklung in Tirol ähnlich ist. Aus dem Dominium Tirolis entwickelt sich die Terra. Schon im Ausdruck sieht man also hier, dass aus der Herrschaft das Land wird. Die Grauen von Tirol, es gibt auch den sehr signifikanten Ausdruck, lange Zeit noch, während Tirol sich zum Land entwickelt hat, gibt es nur die Rede von der Grafschaft Tirol, das ist eben die kleine Grafschaft Tirol, bei Meran gemeint, und die Herrschaft, die alle zusammen das Land Tirol im neuen Sinn dann bilden. Es ist interessant, dass es eine parallele Bezeichnung etwa in Österreich und Steiermark nicht gibt. Also es gibt also keine Wellenbezeichnung, wo die Rede ist von der Mark Österreich und den Herrschaften oder ähnlich, denn dort ist dieses die Einheit eben früher da. Das heißt ja früher. Abschließend ist zu all diesen Territorien im Wesentlichen zu sagen, dass sie sich entweder auf dem Boden des alten Herzogtums Kärnten oder des alten Herzogtums Bayern entwickelt haben und dass beide Herzogtümer zumindest in verringerter Form weiter bestehen, nicht aufgelöst worden sind, was die Landesbildung etwa von Salzburg, etwa von Tirol insofern erschwert, als Bayern Tirol und Salzburg als Land lange nicht unbedingt anerkennt und die Bayern daraus dann politischen Nutzen ziehen, auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Tirol gehört zeitweise zu Bayern, dieser napoleonischen Zeit. Und die Bayern sagen dann eigentlich, kommt Tirol wieder zu Bayern zurück, wo sie ursprünglich hingehört. Also noch einmal, diese Gebiete, die ich jetzt beschrieben habe, hier findet die Landesbildung auf und im Gebiet von etablierten Herzogtümern statt. Und wenn man jetzt aber weiter nach Westen geht in Süddeutschland, kommt man zu einem Gebiet, wo die Landesbildung auf ganz andere Weise erfolgt oder unter anderen Bedingungen erfolgt. Das ist Schwaben. In Schwaben findet die Landesbildung statt in einem Gebiet, wo das alte Herzogtum nicht mehr existiert. Wo das Herzogtum Schwaben eben zerfallen ist. Die Landesbildung hier zu beschreiben, wäre also sicher ein, wie man so sagt, abendfüllendes Programm. Als Entschuldigung dafür, dass ich es nicht mache, will ich mir jetzt nicht nur auf die mangelnde Zeit berufen, sondern Ihnen aus Gebhardt, dem heute schon einmal vorgezeigten Taschenbuch, Ulpan zitieren, der schreibt in Bezug im Wesentlichen auf ganz Schwaben. In der äußersten territorialen Zersplitterung ist dieses Gebiet beispielhaft für derartige Erscheinungen eben dieser zersplitterten Landesbildung. Und dann kommt der schöne Satz, hier, nämlich in Bezug auf Schwaben, hier versagt jeder Versuch einer Ordnung. Also die Entwicklung in diesem ehemaligen Herzogtum lässt sich tatsächlich auch nicht so schematisch darstellen wie in den östlich davon gelegenen Gebieten. Wenn man jetzt doch das kurz umreißen möchte, was hier passiert ist, damit Sie so etwas mit nach Hause tragen können, so kann man vielleicht einen gemeinsamen Nenner für die Landesbildung wie folgt formulieren. Es entstehen Territorien unterschiedlichster Art, zuerst in der Form von Herrschaften, und zwar von Reichsfürsten, Reichsstädten, Reichsklöstern, Reichsdörfern im Elsass und auch einfach von reichsunmittelbar gewordenen Gerichtsbezirken. Da ist also das typische Beispiel das Gebiet der späteren Eidgenossenschaft. Was entsteht hier? Es entstehen Länder, allerdings der unterschiedlichsten Art. Kleinstländer, Miniländer könnte man fast sagen, und eben sonstige Herrschaften. Dazu kommen dann noch zeitweise die Versuche, doch wiederum eine Herrschaft über den Territorien in Schwaben zu etablieren. Etwa die Habsburger versuchen mehrmals das Herzogtum Schwaben wiederherzustellen, was ihnen gelingt. Der Erfolg einer großen Landesbildung ist dann den Kaufen von Württemberg beschieden. Sie bilden eben das Land Württemberg aus. In einer gewissen Weise fällt dann auch in diesem ehemaligen Herzogtum Schwaben ein Gebiet auf, wobei der Ausdruck Gebiet eigentlich falsch ist, ein Herrschaftsgebilde auf, das einen einheitlichen Namen besitzt, nämlich Vorderösterreich. Vorderösterreich, das allerdings in drei größere Teile zerfällt, höchst zersplittert ist, verschiedene Herrschaften also umfasst, von ganz grob gesprochen vom Rhein bis an die Donau in Bayern und natürlich zum Brenner. Eines dieser Gebiete ist das schon erwähnte Land Vorarlberg. Besser formuliert, eines dieser Gebiete besteht aus Herrschaften, die dann im späteren Land Vorarlberg liegen. Ich will auch ganz kurz jetzt auf Vorarlberg eingehen, als Herrschaftsbildung in diesem Großraum Schwaben. Das Land Vorarlberg bildet sich erst im 16. Jahrhundert aus. Vorher sind es verschiedene Herrschaften, die ihrerseits ein eigenes Landrecht besitzen und eine eigene Landesgemeinde besitzen, wobei dann diese Landesgemeinden zusammentreten und so etwas Ähnliches bilden wie einen Generallandtag. Dazu kommt die Erwerbspolitik der Habsburger, die diese Herrschaften aufkauft. Die Landesbildung aber in diesem späteren Land Vorarlberg geht, wenn man das systematisiert, auf zwei Wurzeln zurück, auf dieses Zusammenkaufen durch die Habsburger, aber mehr noch dadurch, dass die Landsgemeinden Eidgenossenschaften bilden, eben genau das, also woraus dann das spätere Wort Vorarlberg erwächst. Soweit die Entstehung dieser Herrschaft. Ich versuche jetzt als nächstes, die inneren Strukturbedingungen dieser Territorien kurz zum Reichsland auch zu schematisieren. Bei diesen Bedingungen für die inneren Strukturen der Territorien ist zuerst einmal interessant das Verhältnis des Herrschaftsträgers, des Landesfürsten, wenn es sich um ein Land handelt, zum Adel, zum hohen Adel und dann auch zum niederen Adel. Die Stellung des Territorialherrn, des Territorialfürsten, ist aber wesentlich rechtlich dadurch bestimmt, dass jeder Territorialfürst Reichsfürst ist und damit Territorialherr, aber nicht jeder Territorialherr in einer Herrschaft Territorialfürst, das heißt reichsfürstliche Stellung hat. Um das ganz kurz zu präzisieren, mit zwei Beispielen: für die Landesbildung in Österreich, im heutigen Niederösterreich verstanden jetzt, ist ganz wesentlich, dass der Landesfürst ab der Erhebung zum Herzogtum Herzog ist. Er ist reichsunmittelbar, er ist Prinzeps, er ist Herzog. Und kann durch diese herzogliche, ist durch diese herzogliche Gewalt dem auch im Land ansässigen hohen Adel klar durch das Reichsrecht übergeordnet. In Tirol hingegen ist es anders. Da muss eben der Graf von Tirol sozusagen gegen gleichrangige Konkurrenten sich erst allmählich durchsetzen. Er hat also diesen rechtlichen Vorrang als Reichsfürst nicht von vornherein. Kriegt sozusagen diese Weihe erst nachträglich. Also noch einmal zur rechtlichen Stellung ist sehr essentiell die Frage: Ist der betreffende Territorialherr unmittelbarer Reichsfürst, fürstlichen Ranges, oder ist er nur reichsunmittelbarer Graf oder reichsunmittelbarer freier Herr? Sofern er Reichsfürst ist, ist damit auch gesagt, dass es sich hier um eine weiter zurück in die Geschichte wurzelnde Rechtsstellung handelt. Es ist es eben die Rechtsstellung, die beispielsweise beschrieben ist im sogenannten Gesetz für die weltlichen Fürsten, also in dem Statutum in favore Principum aus dem Jahr 1232. Hier ist immer vom überwiegend vom Prinzeps die Rede, wenn der Landesherr, der Territorialherr gemeint ist, in den ein paar Fällen, in den weniger oft kommt der Ausdruck Dominus Territor. Zum Zweiten ist wesentlich für die Stellung zwischen Landesfürsten und Auer, dass der Landesfürst, der Territorialfürst, verallgemeinert gesagt, im Land Allodialbesitz hat. Das heißt, er ist Grundherr und Stadtherr, wie der übrige hohe Adel auch. Es besteht also zwischen dem Landesfürsten als Grundherr und dem übrigen Adel als Grundherr oder Klöstern als Grundherr rechtlich kein Unterschied. Aber dieser Allodialbesitz ist die Basis für die politische und die wirtschaftliche Macht. Das heißt, die territorialherrliche Stellung ist dort politisch gut fundiert, wenn der Allodialbesitz des Territorialherrn dem des übrigen Adels gleichkommt oder den Allodialbesitz des übrigen Adels sogar übertrifft. Da gibt es ein schönes Beispiel dafür. In der Steiermark ist der Allodialbesitz des Herzogs größer als der Allodialbesitz des übrigen Adels, sodass im Wesentlichen aus diesem Grunde sich erklärt, warum bestimmte Dynastien, nämlich die Ottokare, 1180 zum Herzog werden, mit der Herzogwürde bedacht werden, und wie dann der letzte dieser Ottokare seinen Allodialbesitz den Herzögen von Österreich testamentarisch vermacht. Gibt es sozusagen überhaupt keine andere Möglichkeit, als auch die Herzöge von Österreich mit dem Herzogtum Steiermark zu belehnen. Das heißt, Steiermark ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sehr der Allodialbesitz auf die landesfürstliche Stellung recht politisch, wirtschaftlich kann man auch sagen, aber vor allem ist politisch eingeht. Und schließlich gibt es Länder, wo der Allodialbesitz des Landesherrn sehr gering ist. Zu diesen Ländern gehört beispielsweise Kärnten. Kärnten sieht, wenn man nach dem Allodialbesitz des Landesfürsten sucht, wie eine Käsesorte aus, nämlich wie Emmentaler Käse. Kärnten besteht aus lauter Löchern. Und diese Löcher, die sind der Allodialbesitz nicht des Landesfürsten. Daher ist die herzogliche Stellung in Kärnten sehr schwach. Zur inneren Struktur gehört, zu den Bedingungen der inneren Struktur, gehören jetzt noch einige Elemente, und zwar, dass man zwischen den einzelnen Ländern und Herrschaften unterscheidet. Und hier ist ganz auffallend die Gruppe der älteren Länder, die aus einer bereits vorhandenen Einheit entstehen. Das beste Beispiel, gibt das Land Österreich auch, genauso wie die Steiermark. Zu beiden Fällen kann man das Gleiche jetzt sagen. Bei Österreich wie bei der Steiermark ist ein fester Kern vorhanden, die Markgrafschaft, und aus diesem Kern durch das Anfügen von Grafschaften entsteht das Land. Zu diesen älteren Ländern gehört auch Kärnten, da ist eben das alte Amtsherzogtum vorhanden, das allerdings durch Reduktion zum Land wird, nicht durch Expansion, wie bei Österreich und der Steiermark. Und zu diesen älteren Ländern gehört natürlich auch Bayern. Für die innere Struktur ist nun bei diesen älteren Ländern von Bedeutung, dass der vorhandene Markgraf, der zum Herzog erhoben wird, diesen schon erwähnten rechtlichen Vorrang gegenüber dem übrigen hohen Adel hat. Der übrige hohe Adel bleibt bestehen, er muss sich sozusagen diesem anderen hochadeligen Geschlecht unterordnen, sodass in diesen älteren Ländern unter den Landständen ein sehr gewichtiger Herrenstand zu finden ist, also ein Stand des hohen Adels. Der hohe Adel bildet unter den sich ausbildenden Landständen einen eigenen Stand. In der Endphase der Entwicklung sieht es in diesen Ländern so aus, Die Landstände bestehen aus dem Herrenstand, dem Ritterstand, das war niedrige Adel, aus Vertretern der Städte und Märkte und aus den Prälaten. Bei den jüngeren Ländern hingegen, die nicht aus so einer festen Kern entstehen, sondern die erst zusammengefügt werden aus einer Fülle gleichrangiger Herrschaften, ist die Situation anders. Schematisch gesehen ist es so, dass hier aus dem gleichberechtigten Hohen Adel einer sich durchsetzt gegenüber den anderen. Und wenn man das ein bisschen ironisch sieht, kann man sagen, entweder dadurch, dass er die anderen alle beerbt, also zuerst einheiratet und dann beerbt, oder wo das nicht möglich ist, durch Väter ihre Burgen niederbrennt. Es ist sicher unrichtig, aber im Osten Österreichs wird oft erzählt, Nordtirol unterscheidet sich von Südtirol dadurch, dass in Südtirol die Burgen erhalten sind, Heiratspolitik oder ähnliches, und in Nordtirol hätten alles niedergebrannt. Aber da werden die Tiroler Kollegen das besser wissen. Jedenfalls in diesen jüngeren Ländern besteht dieses Konkurrenzverhältnis unter dem Hohen Adel und einer setzt sich durch, sodass es keinen Herrenstand gibt. Das ist der Fall in Tirol, in Salzburg und aus etwas anderen Gründen in Vorarlberg. Zu den Herrschaften nun. Da gibt es ganz einfache Herrschaften, die noch bestehen bleiben, die keine oder nur vorübergehend neben dem Herrschaftsträger eine Adelsversammlung kennen. Ich sage bewusst Adelsversammlung und nicht Stände, weil das eben nicht institutionalisiert ist. Das ist vorübergehend der Fall bei dem Herzogtum der Grafen von Andechs, dem Herzogtum Meranien, das sehr kurzlebig ist und eben nur personelles Herrschaftsgefecht darstellt, oder bei der sich ausbildenden Herrschaft der Grafen von Chili, die dann zwar zum Land werden, aber die Habsburger haben das Glück, dass der letzte Graf von Chili ermordet wird und daher fällt dieses Land dann den Habsburgern zu. Und schließlich die vierte Bedingung dieser inneren Strukturen, bei den inneren Strukturen ist, ich habe das schon erwähnt, sind jene Herrschaften, die sich zu einer Ländergruppe fügen, wo also mehrere Länder die Herrschaft bilden. Und hier bilden sich neben dem Herrschaftsträger, allerdings nur zeitweise, muss man sagen, aber im Mittelalter immerhin kann man noch nicht absehen, dass die Entwicklung nicht weiter schreitet, Generalauftrage und Ausschusslandtage. Das heißt, die Stände der einzelnen Länder bilden in Bezug auf die Herrschaft eine neue Versammlung. Allerdings im 16. Jahrhundert kommt diese Entwicklung dann zu einer Mitte. Die dritte Gruppe an Bedingungen für die innere Struktur ist etwas, was man, wenn ich es recht sehe, in der Literatur nicht erwähnt findet, nämlich es ist die Frage, ob ein Land einen eigenen Landesfürsten besitzt oder nicht. Und ich möchte da jetzt zwei Dinge unterscheiden. Nämlich, wie eingangs schon erwähnt, Territorien ohne Landesfürsten. Also Territorien, die tatsächlich keinen Landesfürsten haben, wo Träger dieser Territorialherrschaft die Gerichtsgemeinde, die Landsgemeinde ist auf der Basis des Landrechts, etwa die Vorarlberger Herrschaft. Aber, und das ist jetzt eigentlich der Punkt, den die Literatur sich nicht so verbreitet, aber es gibt durchaus Länder, die formell einen Landesfürsten haben, Herzog von Österreich oder gar nicht Erzherzog, Herzog von Österreich, Herzog von Steiermark, Herzog von Kärnten und so weiter und so fort, aber die faktisch keinen eigenen Landesfürsten dadurch haben, dass nämlich der Landesfürst in seiner Person mehrere Länder vereinigt. Da kann es naturgemäß ja nicht so sein, dass der Landesfürst faktisch tatsächlich in jedem Land ist. Im 15. Jahrhundert ist die Situation in den habsburgischen Ländern etwa die folgende, ich verkürze es jetzt ein bisschen. Die Habsburger regieren mehrere Länder. Das ist das Land Obdarenz, es ist Österreich, die Steiermark, Rhein, Kärnten und auch Tirol zeitweise. Und selbst wenn man nur auf eine Gruppe dieser Länder sieht, ist es so, dass bei dieser Gruppe, später niederösterreichischen Länder im 15. Jahrhundert. Nur die Steiermark während eines kurzen Zeitraums einen eigenen Landesfürsten besitzt, weil ansonsten der Monarch, ich sage jetzt absichtlich Monarch, der Monarch eben Landesfürst in mehreren Ländern ist. Das erwähnte Land Obdalens hat in seiner ganzen Entwicklung nie tatsächlich einen eigenen Landesfürsten gehabt. Das heißt, vom landesfürstlichen Standpunkt her ist Österreich Obdalens, das Land Obdalens, immer unter Anführungszeichen vom Ausland aus regiert worden. Und das wirkt sich meiner Meinung nach auf die Landesstruktur ganz vehement aus. Es kann wohl kein Zufall sein, dass von allen Landständen in den habsburgischen Ländern die Landstände in Österreich Obdalens im 16. und am Ende des 16. Jahrhunderts bei weitem die stärkste Stellung einnehmen. Soweit zu diesen inneren Strukturbedingungen. Die letzte globale Frage nun, welche Tendenzen lassen sich jetzt ablesen? Zuerst zu den Faktoren, welche Entwicklungstendenzen bestimmen. Im Spätmittelalter kann man eindeutig von steigenden Staatsaufgaben sprechen. Staatsaufgaben, man müsste das konkret sagen, territorial Aufgaben. Sagen wir es verkürzt mit diesem modernen Ausdruck Staatsaufgaben. Diese zunehmenden Staatsaufgaben, die teils rechtlicher Natur sind, teils eher faktisch politischer Natur, etwa in den östlichen Ländern, die ich beschrieben habe, unter anderem die Bedrohung durch die Türken, die hier ganz eine große, zunehmend sehr große Rolle spielen, Bedrohung durch die Hussiten, dann durch die Ungarn, aber vor allem dann durch die Türken, nötigt die verschiedenen Herrschaftsträger zu Abwehrmaßnahmen. Der Landesfürst allein kann mit seinen Mitteln ein entsprechendes Heerwesen nicht organisieren. Das ist modern gesprochen zu teuer. Er könnte es organisieren aufgrund seines Alludialbesitzes, also was er direkt aus seinen Grundherrschaften zieht. Er könnte es beziehen aus verschiedenen Rechtstiteln, die er über die anderen Stände im Land hat, aber das ist zu wenig. Es kommt daher, und ich halte das auch für ein bisschen eine andere Sicht, wie sich die Landstände ausbilden, es kommt daher zu einem ganz natürlichen Vorgang, nämlich dem, dass die, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel der Türkenabwehr, Interessierten, das ist der Landesfürst, das ist der Hohe Adel, das ist der Niedere Adel, das sind die Städte und Märkte, dass die daran Interessierten sich in einem Bündnis zusammenfinden. Tatsächlich, es gibt also Bündnisse, auch aus anderen Gründen, des Landesfürsten mit einem Teil dieser Stände, es gibt Bündnisse nur der Stände untereinander und zu einem dieser Bündnisse wird eben dieses Bündnis der gemeinsamen Türkenabwehr. Die Literatur stellt es in der Regel anders dar, und zwar sehr einfach, indem sie sagt, die Landstände haben das Recht der Steuerbewilligung bekommen. So liest man das allenthalben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so richtig verstanden. Denn etwas kann bewilligt nur werden, wenn ich einen Rechtsanspruch darauf habe. Aber es ist ja gerade das Wesen dieser Steuerbewilligung, dass der Landesfürst, und die Landstände betonen es immer wieder, keinen Rechtsanspruch auf diese Steuer, die über die Einnahmen aus dem Kammergut, aus dem Arealbesitz hinausgeht, besteht. Tatsächlich wird ja auch verhandelt. Man verhandelt über bestimmte Steuerleistung, wobei auf der Seite der Stände ja immer auch die Frage dasteht, wie viel zahlt der Landesfürst aus eigener Kasse? Ich halte dieses Bild mit der Steuerbewilligung für zu modern, denn man müsste ein Parlament vorstellen, das Steuer bewilligt und bevor das Budget bewilligt wird, fragt das Parlament den Ministerpräsidenten, und wie viel zahlen Sie denn aus eigener Tasche? Ne? Und so ist eben das Bild im Mittelalter auch nicht halt. Nun, so diese steigenden Staatsaufgaben werden wahrgenommen durch diese Bündnisse, durch Heranziehen der lokalen Herrschaftsträger, durch den Landesfürst aufgrund seiner anderen Titel, eben die er als Kammerherr hat. Die Folge ist, dass sich eine Institution ausbildet, das ist der Landtag. Dort wird dann institutionalisiert verhandelt. Das ist der Landtag, wenn man so möchte, als Frühform ein permanentes Bündnis des Landesfürsten mit den Landständen, aber natürlich auch der Landstände untereinander. Schließlich ein weiteres Ergebnis dieser steigenden Staatsaufgaben. Es kommt zur Ausbildung von Behörden. des Landesfürsten, aber auch in etlichen Ländern der Landstände. Und zu den steigenden Staatsaufgaben kommt noch ein dritter Faktor, der diese Landesbildung vehement beeinflussen kann. Es ist etwas, was vielleicht auch ein bisschen zu sehr vernachlässigt wird. Herr Kollege Wiederwald in seiner Verfassungsgeschichte hat es betont. Es ist der gelehrte Einfluss der Juristen, der Kanoniker, die in dieses mittelalterliche Gefüge transponieren, das Bild, das ist aus der antiken Literatur, aus der Literatur über Staat und Recht mitgebracht haben. Staatsideen wäre sozusagen ein verkürztes Schlagwort dafür. Die Ergebnisse nun dieser Verdichtung sind unterschiedlich, je ob dieser Verdichtungsprozess in Herrschaften stattfindet oder in Ländern. Betrifft dieser Prozess eben steigende Staatsaufgaben, Staatsdenken, Herrschaften, dann drängt sich dort die Entwicklung zur Verdichtung der Herrschaft und damit zur Landesbildung. In dem schon erwähnten Vorarlberg etwa ist das ganz greifbar durch Bündnisse. In anderen Ländern ist es der Landesfürst, der die Landesbildung vorantreibt, Salzburg etwa oder Tirol, oder auch in diesen kleineren, in diesen Mini-Ländern, wie etwa der Bischof von Passau. Ein zweites Ergebnis dieser Verdichtung ist, dass Länder andere Herrschaftsbezirke an sich ziehen, etwa Salzburg, den Lugau, der in einem anderen Land liegt. Aber die wesentliche Entwicklung ist darin zu sehen, dass es zur Union verschiedener Länder, entschuldigen Sie, die dritte Entwicklung ist noch die, in den Ländern natürlich selbst, das muss man auch noch beachten, diese Landesverdichtung findet eben in den Ländern statt und es bildet sich das aus, was man als institutioneller Flächenstaat nennt. Die zweite Tendenz, das ist jene, die ich vorweggenommen hätte, die erste Tendenz, ich wiederhole das noch einmal, durch diese Faktoren ist die, dass es zur Landesausbildung bzw. in den schon vorhandenen Ländern zu einer Verdichtung des Landes zum institutionellen Flächenstaat kommt. Das sind also Entwicklungen, die geografisch gesehen den Landesgrenzen behauptet werden. Die zweite Tendenz, die ich unterscheiden möchte, ist die, ich darf nochmal unseren geschätzten Herrn Vorsitzenden zitieren, nicht weil er neben mir sitzt, sondern weil er das so treffend sagt, nämlich, es sei das Ziel dieser zweiten Entwicklungstendenz, das mussten Sie ohne dies nicht aufschreiben, das ist Schmeichelei. Das Ziel der zweiten Entwicklungstendenz beschreibt Herr Wiederwald wie folgt. Es sei eben Ziel des Landes. Ich muss ein bisschen langsamer sprechen. Ja, jetzt kommt das Wichtige. Aber langsamer, bitte. Gut. Das zweite Ziel ist des Herrschaftsträgers. Expansion und Konsolidierung der gewonnenen Macht. Wobei Expansion das mir jetzt wichtiger ist. Expansion ist Ausdehnung und Konsolidierung der gewonnenen Macht. Das ist das Ziel des fürstlichen Herrschaftsträgers, nicht die politische Lenkung der Untertanen. Das halte ich für die habsburgischen Länder für besonders treffend. Also noch einmal, der Landesfürst, der Monarch, dem ist es ein Anliegen, seine Macht, seine Herrschaft auszuweiten. Es ist nicht so sehr sein Ziel, durchzugreifen bis auf den letzten Untertanen, also sozusagen zu regieren, auch den letzten Untertanen in die Pflicht zu nehmen. Was entwickelt sich aus diesem Ansatz? Es entwickeln sich Herrschaftsverbindungen als Länderverbindungen, eben das Bestreben, wenn man es schematisch sieht, zu einem Land möglichst noch andere Länder dazu zu erwerben. Länderverbindungen entstehen auf diese Weise. Etwa das Dominium Gorizie, das ich schon erwähnt habe. Insbesondere das Dominium Austria der Habsburger. Wobei wir dann im 15. Jahrhundert durch verschiedene rechtliche Maßnahmen, nämlich Regieren zur gesamten Hand, das heißt, es regiert den gesamten Komplex gemeinsam mehrere Herzöge. Oder sie teilen sich so, dass zwei Herzöge ein paar Länder gemeinsam regieren, aber einer andere Länder. Oder sie führen in unterschiedlichster Weise die Vormundschaft über minderjährige Herzöge. Das wechselt und ist unheimlich kompliziert, wenn man das vom einzelnen Land aus sieht. Wenn man aber den gesamten Herrschaftskomplex, die Länderverbindung, das Dominium im Auge hat, so benimmt sich die Dynastie der Habsburger, das Haus Österreich, nicht anders, wie sich eine bürgerliche Familie in der Stadt Wien beispielsweise benimmt, wenn sie ihren Besitz verwaltet. Brüder gemeinsam oder Brüder teilen oder man muss über den Sohn von einem vorverstorbenen Onkel die Vormundschaft führen. Kurzum, hier hat der Fürst die Herrschaft im Auge, die aus mehreren Ländern besteht, und ihm ist die Herrschaft das Wichtige. Und dazu kommt aber jetzt noch eins, es ist nicht so, dass die Herrschaft nur expandiert, möglichst viele Länder umfassen will, sondern es kommt auch hinzu, dass diese Herrschaft einen möglichst hohen Rang in der damals möglichen Hierarchie erhält. Unter anderem daraus versteht es sich, dass mehrere Fürsten viel Geld ausgeben, um zum deutschen König gewählt zu werden, um also ihre Herrschaft und die Königswürde noch zu steigern und dann auch noch vom Papst noch Möglichkeit zum Kaiser gewählt zu werden. Und wenn diese Politik nicht so sehr verfolgbar ist, dann eben eine andere, dass man versucht, Königswürden zu erlangen, die außerhalb des Reichsgebietes sind, wie die Habsburger, aber auch ganz kurz die Wittelsbacher. Das heißt, die Herrschaftsexpansion besteht nicht nur im Gebietszuwachs, sondern auch in der Rangerhöhung. Die Rangerhöhung, die eben dann auch die Herrschaft im Herrschaftsgebiet erleichtert, denn dann kann eben ein bestimmter Monarch in einer bestimmten Herrschaft im Herzogtum Österreich auftreten, nicht nur als Herzogtum Österreich, sondern er tritt dann als Kaiser auf. Allerdings ist es der Honor, der sich erhöht in Bezug auf die Landesherrschaft, die Rechte als Landesherrn erhöhen sie dadurch nach unserem modernen Verständnis zumindest nicht. Welcher Zustand der Territorien knapp vor 1500 ist daher erreicht? Um dies jetzt abschließend zusammenzufassen. Ich würde es wieder wie folgt unterscheiden. Wir haben Territorien, wo die Landesbildung abgeschlossen oder fast abgeschlossen. Eine solche Landesbildung hat stattgefunden und hier kann man jetzt Gruppen von Ländern unterscheiden. Nämlich als erste Gruppe Österreich, das Land der Enns, Steiermark und Kärnten. Im Wesentlichen ist diesen Ländern vor 1500 Folgendes gemeinsam. Wir haben starke Landstände, also der Landtag tritt dem Landesfürsten in sehr starker Position gegenüber. Wir haben, was damit zusammenhängt, eine ständische Landesverwaltung. Das muss man vielleicht einmal ganz dick unterstreichen. In diesen Ländern vor 1500 gibt es außer dem Rat des Landesfürsten keine landesfürstliche Landesverwaltung. Die Landesverwaltung ist ständisch. Und das sieht man in diesen Ländern an etwas Äußerlichem, nämlich am Landhaus der Stände. Das heißt, die Stände brauchen für ihre Landesverwaltung ein eigenes Amtsgebäude, modern gesprochen. Sie kaufen das oder bauen das auch um das Jahr 1500. Das Landhaus ist dann unter Termin des Landhaus. Das Landhaus ist sozusagen die Residenz der Landstände im Land. Das älteste Landhaus hat die Steiermark noch aus dem 15. Jahrhundert. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, also tatsächlich optisch vorstellen, im Land Österreich ob der Enns, Sie haben das Gebäude des Landhauses und Sie haben tatsächlich etwas höher am Hügel die Burg des Landesfürsten und in dieser Burg des Landesfürsten residiert kein Landesfürst, sondern nur ein Vertreter des Landesfürsten und das Land wird regiert vom Landhaus der Stände, so wird es auf diese Weise, glaube ich, tatsächlich optisch verständlich, was es bedeutet für ein Land, wenn es keinen, wie das nennen möchte, faktischen Landesfürsten hat, weil der Herzog des Landes Oberenz in Graz und der Steiermark residiert, weil er auch dort wird. Nun, ständische Landesverwaltung. Es gibt auch keine, in diesen Ländern, keine landesfürstliche Lokalverwaltung. Damit will ich Folgendes sagen. Es gibt keine Lokalverwaltung, die der Landesfürst als Herzog errichtet. Die Lokalverwaltung bleibt bei den Grundherrschaften des Landes, bei den Grundherrschaften der Klöster, allerdings auch bei den Grundherrschaften, die der Landesfürst hat. Aber eine eigene landesfürstlich-herzogliche Landesverwaltung bildet sich hier, Lokalverwaltung bildet sich hier nicht aus. Und es ist eben die Folge, ich hatte schon erwähnt, dass in diesen Ländern, besonders in Österreich und im Land Oberenz, im 16. Jahrhundert dann, die Landstände dem Landesfürsten die größten Schwierigkeiten machen, die Situation Anfang des 16. Jahrhunderts oder bald nach Beginn des 16. Jahrhunderts, also konkret unter dem Tod Kaiser Maximilians, ist ja die, dass die österreichischen Länder einen Ausländer zum Landesfürsten bekommen. Das geht vielleicht in unseren Geschichtsbüchern auch so ein bisschen unter, nicht? Aber nach Maximilian kommt ein Spanier als Landesfürst, der Ferdinand der Erste. Der kann anfänglich sich mit seiner österreichischen, steirischen etc. Adeligen nicht verständigen, weil er spricht nicht Deutsch. Also, die hatten durchaus das Gefühl, hier von den Ausländern. So, zur zweiten Gruppe der Länder. Tirol, Salzburg, Bayern, als Beispiel nur, mäßig starke Landstände, eine gemischte landesfürstliche und landständische Landesverwaltung und vor allem eine echte landesfürstliche Lokalverwaltung. Wenn man jetzt nach den Umständen fragt, wieso dies in diesen Ländern so unterschiedlich ist, so will ich jetzt nicht sagen, was wirklich ursächlich sein kann, sondern nur folgende Momente hinweisen. Bei der ersten Gruppe von Ländern mit starker Stellung der Landstände und einer schwachen Stellung der Landesfürsten fällt erstens einmal auf, dass zufolge, dass es den Herrenstand gibt, dass es gibt den abgehobenen Hohenadel vom niederen Adel. Was ich schon mehrfach erwähnt habe, es gibt keinen faktischen eigenen Landesfürsten. Die Länder sind immer verbunden, vor allem im 15. Jahrhundert. Und nur die Steiermark, wie schon erwähnt, hat ganz kurze Zeit einen eigenen Landesfürsten. Und sie gehören so zu diesen älteren Ländern, die aus einem festen Kern entstanden sind. Bei der zweiten Gruppe von Ländern gibt es keinen Herrenstand. Tirol und Salzburg sind diese jüngeren Länder, erst zusammengefügt aus verschiedenen Herrschaften. Und sie haben einen eigenen Landesfürsten. Was mir bei Bayern plausibel erscheinen würde, ist nur Folgendes, obwohl, wenn ich es recht sehe, die Literatur hier kontrovers ist. Das Land Bayern ist durch einen langen Zeitraum hindurch zum Teil sogar dreigeteilt, in drei Teilherzogtümer, zumindest in zwei Teilherzogtümer. Die ältere Literatur sagt, es schadete der landesfürstlichen Gewalt. Es gibt aber jüngere Stimmen, die sagen, es hat dem Ausbau der landesfürstlichen Gewalt genützt, denn jeder dieser Teilherzöge konnte sich ja jetzt intensiv mit seinem Teilherzogtum beschäftigen. Und mir erscheint es fast eher plausibel als diese ältere Sicht, dass es schade. Kurzum, eines ist in diesen Ländern jedenfalls feststellbar, der vorhandene Landesfürst, wenn man will, sogar der Dreifache in Bayern, betreibt ganz bewusst den Landesausbau. Neben den Ländern gibt es Herrschaften, die noch nicht Land sind oder überhaupt nicht zum Land werden. Das ist in Schwaben der Fall. Vorderösterreich verdichtet sie etwas, bleibt aber dennoch in drei große Gruppen geteilt. Was am meisten in Vorderösterreich zusammenwächst, ist das Land Vorarlberg, das ich schon erwähnt habe. In Vorarlberg fällt in der inneren Struktur auf, dass die Landstände eine kräftige Position innehaben. dass es keinen Adel gibt, was sicher damit zusammenhängt, und wie schon erwähnt, keinen eigenen faktischen Landesfürsten. Berchtesgaden und Passau, um also Miniländer zu erwähnen, hier gibt es im Unterschied zu Vorarlberg eine ganz schwache Stellung einer, man muss sogar sagen, Landstände-ähnlichen Versammlung, man kann von Landständen eigentlich sprechen. Warum? Weil der Herrschaftsträger starke Position hat, vereinfacht gesagt, er ist Grundherr. Und als Grundherr dominiert er eben seine Grundrollen. Bei Berchtesgaden kommt dann allerdings Modifikationen dazu, aber das geht zu sehr ins Detail. Drittens, Zustand vor 1500. Wir haben die länderverbindende Herrschaft. Der Grafen von Görz, der allerdings ein Abnehmer ist. In einer gewissen Weise gehört zu diesem länderverbindenden, zu dieser länderverbindenden Tendenz auch das Zusammenfügen der bayerischen Teilherzogtümer. Nur dort entsteht durch das Zusammenfügen ein Land und keine neue Herrschaftsform. Und wir haben natürlich das schon erwähnte Dominium Austria, die Länderverbindung des Hauses Österreich, der Habsburger. Diese Herrschaftsform, die auch schon beschrieben habe, mit der Steigerung, möglichst durch eine Königswürde, möglichst durch die Kaiserwürde. Da wir natürlich aber bei dieser Herrschaftsform der Länderverbindung die Länder ja auch haben, wie zuerst beschrieben, tritt hier bestimmte Spannung auf, die zu einer bestimmten Gestaltung führt, aber erst nach dem Jahr 1500, nämlich die Spannung zwischen der großräumigen Herrschaft, die sich allmählich und besonders unter Maximilian neue Behörden schafft, damit in Spannung zu den Ländern tritt, das sind aber jetzt naturgemäß die Landstände, und aus dem ergibt sich schließlich und endlich eine Aufgabenverteilung zwischen Herrschaft und Land, die herrschaftsübergreifende Aufgabe und auch uns Kompetenzen der Dynastie und die, wollen wir das mal so nennen, föderalistisch verbleibenden Aufgaben in den Ländern. Und ich will nicht sagen, dass das notwendig daraus erwächst, aber es ist immerhin ein Ansatzpunkt dazu, durch verschiedene Brüche hindurch, dass die Republik Österreich ein Bundesstaat ist heute und es geht zurück auf dieses Spannungsverhältnis zwischen länderübergreifender Herrschaft und der Fortdauer des Landes. Dankeschön. Herzlichen Dank für dieses sehr, sehr klare Referat, das also sehr, sehr interessante Perspektiven enthielt, gerade auch in einer Region, die auch vielen Deutschen keineswegs besonders gut geläufig ist. Das muss man auch sagen. Jetzt frage ich zunächst mal nach dem Prozedere, das wäre. Se è necessario che io faccia una traduzione, un riassunto di questa qua, è difficilissimo però. E comunque mi seguo almeno 10 minuti. Io posso provare, però già fin d'ora, sapendo quelli che hanno capito anche gli italiani che hanno capito il tedesco, sanno quanto complessa sia stata questa e poi ricca di soprattutto di notizie, è molto difficile. Territoriale struttura, cioè struttura territoriale, insistendo molto sull'aspetto struttura, dice Braunheder, per la Germania del Sud, che comprende attualmente anche l'Austria. Parla anche di territori ecclesiastici che invece nel titolo non erano compresi. Territorio, un livello di signoria fra. Situato tra l'impero e la signoria De Riera, ovvero sia cittadina, questo come premessa. Questo discorso di istituto territoriale non riguarda solo il Land, nella sezione sviluppata da Otto Brunner, Viene in realtà un pluralismo di territori, una pluralità di territori che hanno caratteristiche anche diverse, anche se sono tra di loro in qualche misura in un rapporto di continuità. I principali sono i Länder, l'Ant e la Herrschaft. Il Land è caratterizzato secondo Traunheimer da tre fondamentali caratteri: l'esistenza di un Landesfürst, di un principe sul territorio, di Landesstände, di ceti sul territorio, e soprattutto, che è il carattere per lui principale e dirimente, un Landesrecht, cioè un diritto territoriale. Questo è l'elemento essenziale, attraverso esso la popolazione del territorio ha il sentimento della comune appartenenza, anche se non è detto che i Landrecht fossero diversi tra loro. Sostanzialmente era sempre lo stesso che vigeva in tutti i territori, però ogni territorio aveva il proprio, la popolazione del territorio trovava nel proprio Landesrecht vigente l'elemento di identità. Altro effetto importantissimo dell'esistenza del Landesrecht è naturalmente il fatto che esso produce automaticamente una comunità giurisdizionale, una Gerichtsgemeinde, su cui pure i Landstände agiscono in maniera forte. E altro effetto ancora è che si può dare la possibilità di un distretto di pace territoriale, insomma, no? Landesfilms e Zirk. Quindi questi sono i caratteri i soggetti che agiscono nell'Ant di cui stiamo parlando sono normalmente la corporazione nobiliare, insomma il corpo dei nobili, la nobiltà e le città. Il principe non è così essenziale, questo è un elemento secondo me importante, è forse il meno essenziale dei caratteri che costruiscono il Land. Lo vedremo anche dopo alla fine, come conclusione di questo processo. Sulla Herrschaft il discorso di Traunheimer è per me stato un po' più complicato da capire, difficile da capire anche per la presenza di Leonardo Sottolante, che su questo tema mi terrorizza da 30 anni. E quindi lui dice che ci sono tre forme sostanzialmente di Herrschaft. Non si parla però qui del discorso Grundherrschaft, Landesherrschaft, eccetera. Sì, stiamo parlando in astratto, mi pare. C'è una forma di essere la prima, una signoria che non è ancora Land, cioè in cui sembra si siano sviluppati già degli elementi politici superiori alla Grundherrschaft, ma manca per esempio il Landesrecht, manca il diritto territoriale. C'è un'altra forma di Herrschaft in cui vi sono più si può considerare del fatto che vi sono più Länder che sono legati fra di loro in una Verbindung, in un'unione. E c'è anche una terza forma di Herrschaft, di cui però non sono riuscito a prendere il segno. L'importante è che comunque anche la Herrschaft ha sempre un titolare, c'è sempre un titolare della Herrschaft, ma non ha gli stessi caratteri complessivamente intesa della forma di territorio che ha il Land. Mi fa capire che sia una forma di territorio di qualità inferiore in qualche modo, meno precisata, insomma, meno qualificata politicamente del Land. Poi c'è una descrizione invece di tipo, come posso dire, storico-geografico, insomma, della situazione della Germania del Sud partendo da est verso ovest, che però non è tanto interessante per noi, insomma. Si esaminano i diversi Länder, dall'Österreich all'Oster Enns, alla Steiermark, alla Kärnten, alla Krain, alla Görz, e si passa progressivamente, qui coesistono insomma situazioni di Land con situazioni di Herrschaft. Poi c'è la Baviera, il Tirolo, e poi c'è la Baviera, e poi ci sono situazioni particolari, interessanti, di Herrschaften come Passau, Salisburgo, Salzburg e Tirol, che sono particolarmente interessanti perché si vede con evidenza il passaggio da una situazione iniziale di Herrschaft a una situazione successiva di Land. Questo Mentre invece c'è un altro caso ancora che è Schwaben, in cui non ci sarà questo passaggio da Herschel a Land. Quindi la descrizione che Brownhead ci prospetta è una descrizione interessante perché in questo modo concretizza la, quella prospettiva insomma un po' logica che aveva esposto all'inizio. Poi vedremo meglio come accade soprattutto questo passaggio da Herschel a Land e come si possono distinguere due gruppi fondamentali di lender, quelli più antichi e quelli più recenti, che cosa stanno per le differenze, che hanno anche una importante conseguenza costituzionale al momento conclusivo dell'intera vicenda che è situata intorno al 1500. I territori, in generale, dopo questa descrizione, prima di carattere generale, poi di carattere territoriale determinato, Brownhead è passato a illustrare la struttura interna di questi territori diversi. Problema importante, preliminare, più importante di tutti, è la relazione che si instaura fra il Landesfürst, comunque titolare del potere, e la nobiltà, sia inferiore che media. Un primo caso è un primo elemento insomma per definire questa relazione sta nella posizione che il signore territoriale occupa rispetto al diritto imperiale, se cioè esso è egli è da prima principe dell'impero oppure no. Questo è importante. Un secondo elemento importante per capire questo rapporto dall'andosio delle nobiltà è se il signore territoriale possiede in proprio beni allodiali, perché il bene allodiale è la base del suo potere politico economico. Quindi il problema è che il bene territoriale abbia un potere allodiale superiore o meno pari a quello del resto della nobiltà sul territorio. E qui appunto c'è una distinzione di fondo tra il gruppo dei lender più antichi, dove c'era un nucleo iniziale che era proprietà diretta del signore territoriale, e qui rientrano appunto la Carinzia, l'Austria, la Stiria e la Baviera, e lì c'è questo primo gruppo è caratterizzato dal fatto che accanto al signore che ha una forte base, al suo potere c'è anche un forte centro di signori nobiliare, Ernstland, Ritterstand, ma anche città, mercati, prelati, eccetera. Invece sono render meno antichi che non hanno questo nucleo iniziale, lì non c'è un Ernstland così forte come nel primo gruppo. Cosa succede in termini di tendenza? Le tendenze che si possono ricavare da questa descrizione nell'età medioevo sono che in generale nell'età medioevo si assiste ad una crescita progressiva dei compiti modernamente detti statali, insomma. Territoriali, in senso però fortemente politico, insomma. Per quello che riguarda i territori più orientali, una delle spiegazioni di questa crescita grossa dei compiti statali è data dalla minaccia turca. Il Landesfürst da solo non ce la fa con i propri beni. C'è un processo di alleanza progressivo con gli altri interessati sul territorio a sviluppare un rafforzamento del potere politico sul territorio stesso, è il processo che nella letteratura tradizionalmente viene indicato come l'acquisizione da parte dei ceti del diritto di approvazione delle imposte, del dottor Wittgenstein, però Brownhill ritiene che questa sia una prospettiva vecchia di lettura, non è una concessione, diciamo così, da parte del principe ai ceti di un diritto di approvazione dell'imposta, è in realtà un processo che parte molto più dai ceti che dal principe. Si ha una, in ogni caso questo processo porta alla istituzionalizzazione, alla creazione di un'istituzione nuova molto importante che è l'assemblea territoriale, che viene istituzionalizzata, e come se stabilisse un'alleanza permanente tra i principi e i ceti, che trova nell'Antag il suo luogo di espressione. Un'altra conseguenza è la crescita di Verden, di uffici, insomma, del principe territoriale e dell'Landesfürst, ma anche dell'Landstände, cioè c'è un processo di colonizzazione che inizia con una creazione di uffici organizzati. Un terzo effetto è quello dell'influsso crescente che hanno i reattori, tutti gli esperti, soprattutto i giuristi, i quali recuperano dottrine medievali anche utilizzandole per le nuove. I risultati sono diversi, e diversi ci sono ci sono forse due tendenze principali per quello che riguarda i risultati di questo processo. C'è da una parte un processo di allargamento progressivo dei lender forti verso di allargamento sia in senso territoriale ma soprattutto di rafforzamento in senso istituzionale, cioè di istituzionalizzazione del potere, nel senso della creazione di quello che è noto come l'istituzionale del Flächenstaat, no? Una seconda tendenza è quella, è una specificazione della prima, mi pare, è la tendenza all'espansione e al consolidamento del potere conquistato da parte di questa struttura nel suo complesso, non tanto all'interno, cioè il problema del principe in quest'epoca, prima del 1500, non è di andare a organizzare e rafforzare il suo potere verso il basso fino a raggiungere ad esempio i singoli cittadini, cioè non è questa l'ottica che si può applicare al caso, piuttosto è un discorso di chiarificazione e di rafforzamento verso l'esterno, ma soprattutto c'è anche un problema molto sentito da tutti, diciamo così, i compartecipi di questo rafforzamento territoriale, quindi dal principe ma anche dai ceti in modo di grande abilità, cioè è l'obiettivo di incremento del grado della gerarchia, insomma, del grado, del valore del potere esercitato. Ecco. C'è una alleanza di forze, di intenti, di tutti perché il grado del potere esercitato dal principe territoriale aumenti nella gerarchia internazionale, perché naturalmente aumentando la qualità e il significato del potere del principe, che diventa re, che diventa imperatore tendenzialmente, aumenta anche la qualità del potere degli altri compartiti del processo. Il primo gruppo verso appunto la fine del XV secolo, un primo gruppo di lender antichi, forti come l'Austria, Oplerenz, Steiermark, Kärnten, presentano hanno una fortissima presenza di ceti territoriali, anche naturalmente un principe territoriale, ma soprattutto sono i ceti che esprimono l'amministrazione sul territorio. L'amministrazione sul territorio non è del principe, ma è a lungo dei ceti. Essi addirittura concretizzano questa loro dominanza, quasi egemonia, cioè amministrativa sul territorio, con la costruzione di una casa, un Landhaus, insomma, una casa territoriale dei ceti, che è la residenza dei ceti territoriali del territorio. L'esempio che faceva Brownhill era che Normalmente nella capitale si aveva il castello del principe, in cui però i ceti la nobiltà non risiedeva, si era ovviamente un rappresentante della nobiltà, e sotto stava invece la città, questa Landhaus, da cui veniva invece amministrato il territorio. Non c'è neanche amministrazione locale facente capo al principe territoriale, per dire, insomma, ecco. Non c'è l'amministrazione locale, è nelle mani dei uomini, cioè è nelle mani di coloro che detengono il potere a livello locale, cioè delle Grundherrschaften, che possono essere, di cui possono essere titolari i nobili, oppure monasteri, oppure lo stesso principe, ma anche quello personale. Ecco, quindi nel corso del Cinquecento si ha poi, soprattutto per l'Austria, un periodo in cui i Landstände fanno molte difficoltà al principe, e questo è poi, come sappiamo tutti, il momento in cui poi si gioca la questione, perché in seguito si vedrà chi vince, insomma. Ad esempio, ricordava quando Ferdinando I, che arriva a succedere a Ferdinando I, non sapendo la lingua del paese, quindi per 10 anni vive in uno stato di incomunicabilità con il territorio, con i ceti. Il secondo gruppo invece è rappresentato da questi altri territori di Rollo, Altburg, Bayern, per esempio, che sono diventati Land più tardi, che non avevano un nucleo iniziale, e dove lì c'è una situazione invece più fluida. I Landstände non sono così importanti, pur esistendo, non sono così forti. L'amministrazione territoriale è mista tra Landstände e principe territoriale, e la locazione d'Altunzo, che capito, è di più diretta pertinenza del principe territoriale. Il terzo caso è quello dei territori che rimangono Herrschaften, cioè che non fanno il salto a Land, come in Schwaben. E qui il problema è molto, credo, dipende molto dal Landesfürst di riferimento di questa Herrschaften, che è normalmente esterno. Non c'è Landesfürst interno praticamente, e non c'è neanche una nobiltà forte e qualificata. Ecco, io direi che ho capito così. Vielen Dank, Herr Gerhard, für diese sehr ausführliche Übersetzung. Ich möchte vorschlagen, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ich brauche vielleicht, ja, wie lange braucht man, einen Kaffee da vorne zu trinken? 15 Minuten. 15 Minuten. Das heißt, ein überlassen, beispielsweise oder vor allem in die, naja, ich sage das jetzt ganz besorgt, die Typenabwehr zu organisieren. Da sitzt er in der Steiermark und hat so das Gefühl, die Stände machen das ohne dies, ne? Ja, ja, das ist der Landespolitik freilich. Nur die Östlichen verweigern den Ferdinand sich am längsten. Aber letztlich? Ja, ja. Ja. Dann noch was dazu sagen. Ja. Aber die formulieren dann ihre Position, und zwar also zwar im 16. Jahrhundert, aber sicher mit dem Gefühl, so war es immer und so soll es eben bleiben. Da steht drin in diesem oberösterreichischen Landrechtsentwurf, sage ich mal, das ganze Land ob der Enns ist der Landstände ihr eigen, ausgenommen die fürstlichen Kammerämter. Also die Stände gehen davon aus, eigentlich gehört das Land uns. Außer das landesfürstliche Kammergut, das gehört dem Landesfürst. Das sind aber Entwicklungen des 16. Jahrhunderts, die ja hinlaufen dann auf den Aufstand. Na klar, 30 ja. Aber das wird festgeschrieben, ja, mit der Meinung, so war es immer, und das ist, glaube ich, nicht so ganz unrichtig. Ja. Darf ich auch nochmal auf das Problem der Länderunion eingehen, die ja gelegentlich sozusagen für eins dieser Länder den Nachteil haben, dass es keinen eigenen Landesfürst hat. Diese Länderunionen können ja durchaus durch Zufall zusammenkommen, durch Erbzufall. Dann bleiben solche Territorien uniert, fallen denn aber anschließend wieder auseinander, je nachdem wie es geht. Ich meine, der entscheidende Augenblick ist ja wohl der, wo sozusagen die Dynastie, oder beziehungsweise umgekehrt, der Herrscher sich entschließt, diese Union zu partituieren und zu einem Strukturmerkmal des neu entstehenden, der neu entstehenden Herrschaft zu machen. Und das ist ja das Problem der Primogenitur. Das heißt, in dem Augenblick, wo sozusagen die Primogenitur eingeführt wird, und damit sozusagen das traditionelle familienbestimmte Erbrecht abgelöst wird, dass die Herrschaft also nicht mehr geteilt wird, sondern bewusst beisammen gehalten wird, da sieht die Welt ja durchaus anders aus. Ich habe den Eindruck, dass dies wahrscheinlich ein Schritt ist nach dem, was Sie angedeutet haben, der in Süddeutschland nicht so strikt vollzogen worden ist, also nicht, weil hier ja offenbar nicht der Landesfürst als Person, sondern die landesfürstliche Dynastie im Mittelpunkt steht, auf die man die Herrschaft ja auch aufteilt. Nicht? Ich meine, wenn Sie bedenken, wie die Habsburger im 16. Jahrhundert ja zumindest in der Weise das Problem gelöst haben, dass sie, wenn sie nicht den Fürsten selbst schickten, doch irgendwie einen sozusagen nahen Verwandten aus der fürstlichen Familie, die Niederlande sind ja die Schwestern, zum Beispiel der Regierenden Fürsten regiert worden. Das heißt eben, es wurde als Patrimonium betrachtet, der Unterschied, wir haben aber gemeinschaftlich der bewusste Unterschied dann, wenn man sagt, sozusagen, das ist nicht mehr eine Sache der Familie, sondern eben eines einzelnen Fürsten und sozusagen die Union wird sozusagen zum Staatsstrukturprinzip erklärt. Im verfälschten Privilegium Marius kommt es ganz klar zum Ausdruck, dass alles das, was man da jetzt gerne hätte, durch diese Fälschung, auf den Besitzstand bezogen ist. Die jetzigen und auch künftigen Länder. Auch die künftigen Länder sollten so berücksichtigt sein. Ja, Chris, darf ich gerade noch mal kurz an das anknüpfen, Herr Braunlicher, was Sie über das Selbstverständnis der oberösterreichischen Stände gesagt haben. Wir sind das Land. Aha. Nicht der Landesfürst, da gibt es auch im Bereich der geistlichen Territorien Entsprechungen. Das Domkapitel betrachtet sich ja auch, und das auch schon im 15. Jahrhundert, als den Erbherrn des Landes, als das konstitutive Element, und der Fürst ist mehr das Akzidenz, einer, der eben gerade zufällig gewählt wird. Man könnte als modern etwas erlaubt gesprochen sagen, einer Art Geschäftsführer des Domkapitels, das nun der eigentliche Erbherr des Landes ist. Und das verstärkt sich dann im 16. und 17. Jahrhundert noch ganz genau. Aber es ist auch schon im 15. fassbar, dass auch hier das Domkapitel, das allerdings nicht schlechtweg mit anständig gleichzusetzen ist, sich als das eigentliche konstitutive Landeselement betrachtet, im Gegensatz zum Fürsten. Ja, schönen Dank. Weitere Fragen und Bemerkungen, bitte sehr. Das Delge entsteht im 12. Jahrhundert ein Teil des Erzbistums Magdeburg in Wiederburg. Und dort haben wir im 12. Jahrhundert schon die Formulierung in den Quellen, in den Urkunden, Terra, Wiederburg, also Land, Wiederburg. Und wir haben aber noch kein Landrecht, auf keinen Fall. Wir haben deutliche Quellen, dass die Menschen des Landes Wiederburg nach hier kommen. Wenn es Sklavenländer sind, nach ländlichem Recht, wenn es Slawen sind, nur nach Gewohnheitsrecht wahrscheinlich, obwohl es das Wort Jus da gerade gibt, aber wenn man genau darunter versteht, also ein bisschen unverständlich. Also noch kein Landrecht und insofern nicht dieses Definitionsmerkmal verdienen erfüllt, aber schon das Wort Land. Und wahrscheinlich im Verständnis der Menschen, eigentlich will man nur sagen, das ist erzbischöfliche Herrschaft. Nur an der Stadt. Ja, ich meine, ein anderer Landesbegriff. Man braucht in Süddeutschland solch eine Formulierung auch, dass Terra verbunden wird mit einem räumlichen Gebilde. Auch im 12. Jahrhundert schon in Süddeutschland? Oder? Doch, ja. Ja. Also bei Tirol ist erst im 13., ne? 1282 oder so. Aber in Österreich und Steiermark vorher. Vor Ipsig, in Österreich, vor der Herzogserhebung vor Ipsig 1856. Wobei, natürlich, vielleicht sagen möchte, ich würde ja überhaupt der mittelalterlichen Rechtssprache nicht so eine Präzision zumessen wie heute, dass man sofort sagt, da steht Terra, das muss Land sein. Nicht? Also, man müsste so rundherum sich ansehen, wie Terra oder immer andere Worte da gemeint sind. Ja, wir haben bei der Begriffsbildung zwei Möglichkeiten. Wir können natürlich uns nach den Quellen richten, wir können aber auch definitorisch sagen, ich verstehe das aus der heutigen Sicht eben so, das kann ich machen. Das wäre dann auch, das müsste man nur deutlich unterscheiden in der Sprache. Ja, bitte. Das ist genau das, worauf ich auch hinaus möchte. Wir haben die Quellen, die sprechen von Jus in Jus Terra. Was ist die Terra? Die Terra kann sein, die engste Umgebung des Ausstellungsortes dieser Urkunde. Im konkretesten Fall, in der Literatur sieht man oder liest man immer wieder, wie Tirol, das sind immer die Beispiele von dort, von Jus Ilius Terra in Urkunden aus der Gegend von Meran. Das ist die Gegend von Meran, ist die Terra, nicht das Land Tirol. Oder wenn im 12. Jahrhundert, ich glaube in einer zählenden Quelle, in Österreich von Jus Ilius Terra die Rede ist. Was ist dann die Terra? Ist das Ostalichi? Eher schon. Also ich glaube auch der zeitgenössische Begriff von Terra ist genauso unscharf wie unsere Begriffe Land. Genau. Und wenn die Rechtshistoriker das jetzt genau definieren, dann tun sie vielleicht manchmal etwas, was nicht zeitgenössisch ist, sondern sie rechnen nicht mit der Unschärfe auch früherer Generationen. Nicht nur die Historiker heute sind unscharf in den Augen der Rechtshistoriker, sondern ich glaube auch die Menschen des 12. und 13. Jahrhunderts waren unscharf. Und das verkompliziert die ganze Sache. Darf ich vielleicht dazu, Herr Rittmann, etwas einwerfen? Also ich glaube, dass das Wort Terra eine gewisse also Geschichte durchlaufen hat. Also ich erinnere mich jetzt dunkel, ich bin der Sache auch mal ein bisschen nachgegangen. Das ist im 11. auch noch im 12. Jahrhundert zum Teil, wird das zum Teil ganz unspezifisch verwendet, das Wort Terra. Aber am Ende des 13. Jahrhunderts fällt mir so ein Dominus Terrae Hessicae auch ein der Landesherr Hessen, nicht? Der Herr des Landes Hessen. Also da wird es schon in einem spezifischeren Sinne verwendet. Also ich glaube nicht, dass das ja über alle Zeiten in jeder Weise verwendet wurde, sondern dass es da eine gewisse Entwicklungstendenz gibt. Und ich meine, dass diese Verbindung von Land und Landrecht, das ist ja nun Otto Brunner, nicht? Der war nun kein Rechtshistoriker, der hat diesen Gedanken gebracht. Ich fand das heute interessant, dass Sie das eigentlich im Prinzip bestätigt haben. Aber ich möchte jetzt erstmal die Diskussion, und möchte dazu auch noch was sagen, nicht abschneiden. È una domanda non al professor Brauneder, ma soprattutto agli storici italiani, fatta da uno che non è esperto di queste cose, per cercare di contribuire al Vergleich di cui parlavo stamattina. Cioè, chiedo se in Italia, nella situazione italiana, questi concetti, questi problemi, sapere i concetti, ma questi problemi hanno o non hanno esistenza. Cioè, per questi stessi secoli si può trovare qualche cosa di analogo, una preoccupazione analoga a quella che abbiamo visto esistere nella Germania del Sud? Esiste in qualche modo nella coscienza e nei documenti degli uomini di allora? Oppure della coscienza degli scritti degli storici di adesso. Esiste la preoccupazione di individuare un luogo satanico, insomma, come sembra essere questo Lanz, in cui, ed è questo una politica, in cui insomma il potere, lo sviluppo, il processo di consolidamento di queste forze che spingono a decidere, a governare nuovi luoghi. Io chiederei agli italiani esperti di terra, si usa anche nelle fonti italiane, e anche nelle fonti italiane terra inizialmente ha un significato generico e poi, come ha detto ora Villova, dal XIII secolo acquista un significato sempre più specifico, che adagio adagio va a coprire il significato storiografico che ha poi assunto Lanz. Questo vorrei sapere, bisogna sapere. O è solo un problema di città, come invece stamattina, o forse, non lo so, è questo il problema. E questo mi bisogna sapere dagli italiani. Forse ha appaiato un'altra domanda invece a lui, cioè sul ruolo delle città, se poteva dire qualcos'altro nell'area tedesca, perché sono rimasto mi sembra in ombra le città, ich habe gefragt, ob auch in Italien die Fragestellung des Landes, der Terra existiert oder nicht. Prodi fragt Ihnen, welche Rolle, in Süddeutschen, wie steht der? Wie steht der Frage im Dunkeln? Mir referat, ja. Welche Rolle die spielen die Städte innerhalb der Entwicklung des Landes? Naja, eigentlich keine. So ein bisschen Referat heraus. Denn, ja, wie ist ein Referat herausgekommen? Eigentlich keine. Sie könnten eine Rolle für die Territorialbildung spielen, dort, wo sie eben reichsunmittelbar sind. Ja. Also Reichsstädte. Ja, die Reichsstädte. Im Gebiet des heutigen Österreich gab es keine einzige Reichsstadt. Keine einzige echte Reichsstadt. Ja. Es wäre so, es gibt ein kleines Augsburger Territorium, aber das ist minimal. Ne? Nürnberger Liste, Nürnberg schon mit Altdorf. Ne? Ja. Aber für die Entwicklung des Territoriums spielt sie eigentlich keine Rolle. Ich muss vielleicht eins hinzufügen, das ist mir jetzt spezifisch aus der österreichischen Sicht so selbstverständlich, dass die Städte keine Rolle spielen, dass ich sie nicht erwähnt habe. Herr Jans, also ich glaube, diese wird man ohnehin also wagen dürfen. In Deutschland, in weiten Strecken sozusagen des Reiches, war das Land, die Terra, vor der Stadt da. Ja. War vor der Stadt da. Und das ist sicherlich umgekehrt als hier in Italien. Und dann würde ich die zweite These noch aufstellen, die Terra war auch vor dem Landrecht da, vor dem Jus Terrae. Ich bin Spiel, aus der Gegend, aus der ich komme, also sozusagen, sagen wir mal, Nordwesteuropa im Allgemeinen, wird ein solches territoriales Landrecht, was Sie angesprochen haben, nicht ein Landrecht, das abgesetzt ist, ganz allgemein vom Nebenrecht oder anderen sozusagen Rechtsarten, wird erst Ende des 13. Jahrhunderts taucht es auf, nicht einfach als jus terrae, sondern da heißt es eben jus terrae comitis ähnliches. Das wäre dann sozusagen der, das heißt, der eigentliche Identifikator, nicht, wird in diesem Falle fast ein ganzes Jahrhundert nach dem Völkerrecht. Und dann ist es, das ist die Frage, ob das Ergebnis des Landes ist, fällt umgekehrt liegen. Nicht das, sozusagen das Landrecht ist Ergebnis sozusagen der Landesbildung, nicht das Land hat sich gebildet, weil er ein einheitliches Landrecht aushält. Aber das sind natürlich Fragen, die kann man nicht machen. Müsste man nachdenken vielleicht. Ja, aber ja. Ich würde das wohl auch behutsam formuliert so sehen. Was auffallend ist in der Urkundensprache, ist eben, dass es Gebiete gibt, wo man findet eben diese Floskel, wie es Kaufvertrag, wie es Recht der Rittmark des Landes oder des Landsrechts der Rittmark ist. Und eben, wenn man es wüsste, wenn man alle Urkunden hätte, könnte man vielleicht sagen, und plötzlich im Jahr darauf steht dort, wie es Recht des Landes auf der Enz ist. Aber man kann inhaltlich nicht sagen, aha, jetzt sind gewisse rechtliche Inhalte anders. Das ist ja so genauso. Oder anderes Beispiel, es gibt Heiratsaufträge, da steht drin, wie es Recht des Landes zu Österreich, zu Steyr und zu Tirol ist. Heutzutage in unserem Rechtsverständnis müssen wir reinschreiben, und für diese Heirat gilt Tiroler Landrecht, obwohl es von dem anderen abweicht. Also ich habe eigentlich jetzt unabhängig von der Sekundärliteratur rein durch das Lesen von Urkunden unter einem bestimmten Aspekt immer so das Gefühl, da kommt ein Zuordnungskriterium zum Ausdruck. Wir fühlen uns zu etwas zugehörig. Wenn es so ist, dann muss das natürlich, dem ich mich zugehörig fühle, vorher da gewesen sein. Man kann jetzt sagen, wir sind zwar in der Rittmark, aber ich will haben, dass das Land auf der Enz entsteht und daher schreibe ich es jetzt schon rein. Nicht? Also das muss natürlich vorher da gewesen sein. Oder es gibt, da kann man jetzt viele Fälle anführen. Kaufvertrag, wie es Recht zur Stadt zu Wien und des Landes zu Österreich ist. Weil ein Wiener Bürger mit ein Berchtesdorfer Bürger, über einen Weingart den Kaufvertrag abschließt, der im damals ausländischen sozusagen Grenzen wird. Inhaltlich gleiches Recht. Warum schreibt er das überhaupt rein? Es gibt ja so, ich darf jetzt auch einmal über die Rechtshistoriker was nicht so Positives sagen, es gibt ja sogar man hat ja Kollegen, es gibt ja immer so einheitliche Meinungen. Aber es gab so vor 100 Jahren die Meinung, wenn in einer Urkunde drinsteht, wie es das Recht des Landes zu Steyr ist, dann heißt es, wie es, wenn man heute sagen würde, und im Übrigen verweise ich auf die Paragraphen sowieso und sowieso auch BGB. Und das ist natürlich ein klarer Unsinn. Nein, ich will nicht mehr dazu sagen, aber ich würde doch meinen, es ist so. Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle mal einschalten, also auch Ihr Diskussionsbeitrag, Herr Braunwiener, hat mir jetzt in mir auch Erinnerungen wachgerufen zu diesem, genau zu diesem Thema, was da so in den Urkunden steht. Ich will zunächst mal vorgesagt, Ihr Referat hat an sich diese Tür ja offen gelassen. Sie haben zwar sich im Prinzip dieser Brunnerschen Einschätzung, Land wird besonders durch Landrecht konstituiert, angeschlossen. Das ist auch interessant zu hören, dass das bestätigt wird. Man muss nur daran erinnern, dass Otto Brunner auch sehr angegriffen wurde wegen dieser seiner Behauptung. Nicht? Und es ist also doch wohl, Flo sagen, fast gängig in unserer Literatur, dass man sagt, ja, das sind die alpenländischen Verhältnisse in Österreich oder sonst wo, aber sonst stimmt das ja nirgendwo. Sie haben das bestätigt. Aber Sie haben eine gewisse Tür offen gelassen, indem Sie gesagt haben, es kann eine Herrschaft, diese Unterscheidung Herrschaft-Land fand ich eigentlich sehr hilfreich, kann aufsteigen zu einem Land. Es kann sich unter einem Herrn ein neues Land bilden. Das ist eine Vorform und dann haben die irgendwann auch ein eigenes Land weg. Also das heißt, Sie räumen damit selbst ein, dass eine gewisse Dynamik drin ist. Das ist also nicht urtümlich so, die Stammeseigenschaft der Steiermärker oder was, dass die in bestimmter Weise heiraten oder ihr Erbe verteilen oder was, nicht seit germanischen Zeiten, sondern das ist variabel. Das hängt von den politischen Bedingungen offenbar ab, ob irgendwo ein Land mit Landrecht entsteht, das sich auf die beruft, oder ob das nicht geschieht. Und jetzt fällt mir etwas ein, also in der Würzburger Gegend, da wird im 13. Jahrhundert auch ständig, also in der bischöflichen Kanzlei, formuliert, dies oder jenes geschehe nach Jus Franconico. Und dazu gehört zum Beispiel die Grundstücksübereignung mit Hilfe eines Saalmanns, also so ein wichtiges germanistisches Requisit. Das ist recht kompliziert, wie das da gemacht wird. Jedenfalls hat das, und jetzt kommt für mich, war das eigentlich, als ich das immer wieder las, diese Erkenntnis, das hat jedenfalls mit römischem Recht absolut nichts zu tun. Das ist eine sehr eigentümliche Form der Grundstücksübereignung mit einem Treuhänder, den es im römischen Recht überhaupt nicht gibt. Und an dieser Stelle erscheint dann immer, das ist Jus Franconicum, nicht? Oder Jus Julius Terre oder irgend solche Bemerkungen kommen da. Und ich hatte da das Gefühl, das sind Leute, die sind bereits in gewisser Weise juristisch gebildet. Dieses Kanzleipersonal sitzt ja da an der vordersten Front und Quelle juristischer Erkenntnisse. Die wissen schon etwas und die sehen hier gibt es Unterschiede. Und nun betonen sie, das ist das Recht dieses Landes. Also in diesem Augenblick wird das reflektiert, dass da eine Differenz ist. Die Urkunden sind auch sonst, also ich komme deswegen, ich kann sie jetzt natürlich aus dem Gedächtnis nicht zitieren, die Urkunden zeigen auch sonst Einfluss belehrter Denkfiguren, jedenfalls ansatzweise. Und da kommt dieser Hinweis auf das einheimische Recht häufiger. Und da fragt man sich, ist das nicht ein Prozess der Auseinandersetzung mit dem einfach mit dem kaiserlichen Recht, nicht? Das so etwas gar nicht kennt. Das wäre jetzt nur mal ein Vorschlag. Also ob dieses ganze, der ganze Gedanke des Landrechts und des einheimischen Rechts und so weiter, der doch betont wird, dass der erst in Auseinandersetzung eigentlich mit einer fremden Rechtsmaterie kommt, nicht? In der es eben nicht einfach schlicht unreflektiert nachher kommen, geht so, wie man es immer gemacht hat, dann braucht man das gar nicht betonen, dass man das nach dem Recht dieses Landes irgendetwas macht. Also das ist nur so ein Gedanke dazu. Ich weiß es nicht, man müsste mal darauf achten, vor allen Dingen wann von dem eigenen Landrecht da die Rede ist. Das ist ganz entscheidend. Wobei eben das nicht nur das Problem des Landrechts ist, sondern eben auch in der Stadt, nach unserem Stadtrecht. Ne? Mhm. Ja. Und Unterschiede sind nicht drin. Es gibt ja, wenn man es jetzt noch über den, wenn man es in den Gedankengang noch mit einbezieht, Schwabenspiegelhandschriften, gibt es, glaube ich, Schwabenspiegelhandschriften, also Abschriften, wo drin steht, da drauf steht das Überschrift, das weiß ich jetzt nicht so. Dies ist das Landrecht zu Steyr oder zu Österreich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber sowas gibt es. Wo der Schwabenspiegel ausgegeben wird als etwas anderes. Was eigentlich auch gar kein Wunder ist, weil der Schwabenspiegel erst ab dem 16., 17. Jahrhundert Schwabenspiegel heißt und vorher gibt es den auszuführen. Jetzt. Da steht kein Land und ein Rechtsbuch. Nicht? Und, oder ist jetzt in Bezug auf Kärnten, bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, es gibt Abschriften des steiermärkischen Landrechtsbuchs für Kärnten, da steht dort mit, wie dies das Recht des Landes zu Kärnten ist. Also man müsste jedenfalls dieser Frage, wir fällt noch eine fast etwas Anekdotisches ein, man müsste dieser Frage, wann zum ersten Mal über einheimisches Recht gesprochen und reflektiert wird, der müsste man einmal quellenmäßig ganz genau nachgehen. Mir fällt eine Geschichte aus Heidelberg aus der Frühzeit der Heidelberger Universität. Da gibt es dann irgendwann mal eine Äußerung, ich weiß nicht, eines oder mehrerer Rechtslehrer der dortigen Fakultät, es müsse endlich das einheimische Recht, das Recht dieses Landes wieder aufgeschrieben werden. Das war ja nicht aufgeschrieben, das wussten die nicht, aber sie haben die Vorstellung, es muss wieder aufgeschrieben. Das heißt, hier ist seit eh und je ein anderes Recht, das wir so nicht gelernt haben. Und ein Jurist braucht schriftlich fixiertes Recht, also man soll das jetzt wieder aufschreiben. Und damit ist natürlich verbunden, ja, dass sie dieses Recht bereits zu respektieren. Nicht, das ist eine ganz komische Bemerkung, aber die steht an einer Stelle so da. Man solle das wieder aufschreiben. Und das ist, es wirft so ein Schlaglicht darauf. Nicht? Das ist eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Rechtswelten, ist nicht wie das, was die einen in ihrer Kanzleipraxis und an der Universität gelernt haben und das, was sie nun in den Gerichten sehen, was da anders gemacht wird. Also dort hat das vielleicht dann überhaupt erst einen Sinn vom Landrecht zu geben. Genauso wie aus dem Fernhandel, da werden Fernhändler im 12. Jahrhundert übertragen, es sollten abgerichtet werden nach Bamberger Recht oder nach Amberger Recht oder nach Nürnberger Recht, dass also Fernhändler einer anderen Stadt hier dass die Rechtsposition in ihrer eigenen Stadt hergeben und in der anderen Stadt übertragen wird, um den Handel hier auszutreiben. Das sind Dinge, die dann aufs Land etwas weiter übertragen werden. Ich möchte noch auf einen Punkt aufmerksam machen, und zwar sind es die Landfriedensbünde im 14. Jahrhundert. Da muss ja dann zumindest nach außen festgeschrieben werden, die und die Herrschaften schließen sich zu einem Landfriedensbund zusammen, und da muss man auch territorial wissen, wo gibt jetzt dieser Landfrieden. Das werden mehr oder weniger jetzt Landesgrenzen festgeschrieben, innerhalb der dieser Grenzbereich jetzt Gültigkeit erlangt. Ich glaube, das ist ein Prozess, der hier im 14. Jahrhundert hier ganz massiv zur Festigung der Landgrenzen mit beigetragen hat. Denn jetzt muss definitiv sein, wo gilt der Landfrieden und wo gilt er nicht. Come domanda relativa a questo concetto di land anche in relazione al problema che voleva schiera. Una domanda che dipende anche dal fatto che forse ho perso qualche elemento della sua relazione. Cioè, è un concetto, devo dire, che io ho trovato molto brunneriano, non so se si capisce. Der Kitterin sagt, er hat diesen Begriff sehr Brunner Begriff gefunden. Ecco, e ho sentito quindi con una, diciamo, molto pregnante, molto forte come concetto, rispetto ad altri concetti che si propongono quando si studia la formazione di una Landesherrschaft, no? Per esempio, lei ha sottovalutato il ruolo del principe rispetto al concetto di land, molto fortemente, no? Ecco, questo mi pone un problema, se per esempio è una cosa specifica delle regioni che lei ha studiato e che ha studiato anche Brunner, e se quindi anche altri colleghi che sono d'accordo completamente su questo forte concetto di land, oppure è un concetto generalizzabile a tutta la situazione tedesca. Ma questo è il dubbio che le esporto, che è a monte della domanda che le faccio. Cioè, quando questo concetto di land, così come lei l'ha definito, cioè unità dal punto di vista di discendenti che ne fanno parte, di diritto, landrecht, eccetera, ecco, si trova, come dire, concretamente esistente in tutte le sue componenti. Cioè, quando è che questo land così compiutamente definito si può trovare storicamente determinato, o storicamente immaginato dagli storici, insomma, in un certo modo. Non so se mi sono spiegato. Quando è che tutti gli elementi che costituiscono il land, come lei li ha ricordati, si trovano uniti in un certo preciso momento, tanto da poter far datare a quel momento l'esistenza di un concetto di Lando, insomma, con queste specificazioni molto forti. Questa è la domanda. Rispetto a quello che diceva poi Schiera e sul ruolo delle città, ecco, io direi che se c'è qualcosa di simile al Land in area urbana italiana è quel qualche cosa che è prodotto dall'azione della città di unificazione del territorio, come si è cercato un po' di dire stamattina. Quindi, per esempio, con una forte sottolineatura dell'aspetto azione politica di un organismo, il comune o il principe, rispetto a questo Land, così come, come dire, spontanea associazione di portatori di diritti, non so se. Ecco, allora il paragone potrebbe essere proprio tra questo concetto di Land e questo concetto di, per esempio, di territorio cittadino, con tutte le differenze che ci sono, no? Anche in relazione, per esempio, a questi problemi del diritto di un Land, no? Un altro problema che pongo, scusi la grande quantità di questioni, che rapporto c'è tra questo diritto del Land o diritto locale, perché mi è sembrato di capire che ci sono poi, c'è un diritto del Land, ma che si arricchisce o si articola in diritti di città o di più piccoli territori, con le consuetudini, no? Per esempio, Putin, che studiano per esempio moltissimo, no? In area Francia settentrionale, eccetera. C'è qualche rapporto su questi rechte, che in certi casi assurgono la dignità di Landrechte, ma in altri casi mi sembra restano a un livello più basso. Ecco, in Italia, in questo si è visto forse la settimana passata, in questa costruzione in sostanza di ambiti giuridici vasti, territoriali abbastanza vasti, è importante il ruolo di città. E poi c'è tutta un'altra Italia di cui stamattina non ho parlato perché lo mettevo, ma di cui si parlerà largamente nei prossimi giorni. È una città dove esiste viceversa questa dinamica di, diciamo, comunità di principi, di azioni anche monarchiche e così via. Also eine Reihe von Fragen. Die erste Frage ist die folgende. Das Land ist etwas, das existiert nur oder besonders in den Gebieten Deutschlands, die Sie studiert haben, oder es ist ein Begriff, eine Kategorie, das allgemein für ganz Deutschland benutzbar ist. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Chittolini fragt, ob, also, das gilt für Italien, das gilt für Italien. In Italien die Aktion, die ganze Dynamik der Staatswerdung oder der Landeswerdung, sagen erzeugt ist die Stadt. Die Aktion kommt von der Stadt. Und dann gibt es diese Aktion der Stadt geht gegen das Territorium um die Stadt und trifft also Subjekte dort, die mit der Stadt zusammen eine neue Wirklichkeit, eine neue Realität, eine neue politische Realität gründen. Und dieses Ereignis kann sowieso etwas sein, das ähnlich vielleicht mit dem deutschen Land ist. Also wie bei euch. Aber die Stadt. So, im nördlichen Teil Italiens. Ja, dann gibt es einen zweiten Teil Italiens, wo die Dynamik ganz andere ist, und wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen. Und dann noch eine dritte Frage war, dass die Frage des Rechtes, des Landesrechtes. Herr Tolini sagt, gesagt, bei uns in dem nördlichen Teil Italiens gibt es eine Reihe von Stadtrechten, die vielleicht etwas ähnlich sind wie die Landrechte. Aber die Frage, weil es auch in Deutschland dieses Landrecht ist nicht etwas so kompakt, so einheitlich, so exklusiv. Es gibt auch innerhalb des Landesrechts eines Landes Reichtümer oder Ortsrechte oder Stadtrechte, Statuten, weiß nicht. Und also insgesamt. Aber insgesamt der Zweifel von Herrn Cittolini Anfang war es, dass die Brunnersche Kategorie Land also vielleicht zu stark ist und ob alle die Deutschen, die hier sind, akzeptieren diese Kategorie. Ja, das Landrecht ist klar. Also. Also Landrecht und also ich fange mit der zweiten an. Eine Frage von Professor Müller ist das Verhältnis zwischen Landrecht und Reichtümer und Tümer. Ich fange mit der zweiten Frage an, das betrifft die Stadt. Ich glaube, die kann man mit einem Beispiel beantworten. Die italienische Stadt West hat nie zu einem Habsburger Platz gehört. Das heißt, trotz auf der Ebene der Herrschaft dann natürlich schon, aber alle Versuche, Triest klein zu inkorporieren, man hat es vielleicht überhaupt nicht unternommen, aber Triest blieb sozusagen, wenn Sie wollen, ein Land für Sie. Aber gerade Trieste non ha mai appartenuto a nessun Land austriaco. Das erwähne ich deswegen, weil hier sozusagen die Schnittstelle ist zwischen der italienischen Stadtsituation und, wenn man es jetzt mal so fausthammermäßig sagt, der österreichisch-deutschen Landsituation. Es wäre so ganz, also nach unserem Verfassungsgefüge mit unseren Ländern müsste Triest in ein Land inkorporiert sein. Abgesehen, was bei uns nicht gibt, Reichsstädte. Aber das geschieht eben nicht, wenn man dort offenbar den anderen Zustand behält. Also die Stadt spielt für die Territorienbildung bei uns keine Rolle. Spielt schlicht und einfach keine Rolle. Dann die erste Frage, ob man diesen Landbegriff verallgemeinern kann. Der Otto Brunner hat ihn zwar so formuliert, aber ich muss sagen, ich finde ihn auch Quellen, so wie Brunner, finde ich ihn quellenmäßig belegt und zeitgenössisch für die mittelalterliche Situation verwendbar. Ich will das Wort richtig jetzt nicht verwenden, aber verwendbar. Bitte, zu Brunner muss man eins hinzufügen. Wenn wir vom Land sprechen, haben wir ja heute die Länder im Auge, so um 1500 oder vielleicht sogar ein bisschen später. Nicht? Also wenn wir sagen, welche Länder gibt es, wird man automatisch sagen, da gibt es Österreich und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was Brunner nicht im Auge hat. Brunner sagt ja, es gibt auch Länder, die einem sozusagen als Länder nicht auffallen. Ich sage jetzt vermutlich auch für Österreicher nicht unbedingt geläufige Dinge wie, das ist schon Land. Und ähnliche kleine Einheiten, auf die zutrifft das Kriterium. Gerichtsgemeinde, Landsgemeinde, Landrecht. Wo zumindest das Format, das Gefühl vorhanden ist, formell haben wir das Ischler Landrecht, das sich abhebt vom Landrecht Oktaens. Also aus dieser bundesischen Sicht gibt es ja sehr viele Länder, wo wir vielleicht das gar nicht als Land identifiziert würden, wenn wir mal an die großräumigen Einheiten denken. Im Vorarlberg sind nach der Brunnerschen Theorie, allerdings auch nach den Vorarlberger Quellen, die einzelnen Herrschaften des Landes. Und um nur ein persönliches Erlebnis dazu sagen, bin ich mal mit Vorarlberger Quellen beschäftigt, habe ich mir gedacht, wieso ist da von Montafoner, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, Landrecht die Rede, das ist doch falsch, was der mittelalterliche Mensch da schreibt. Richtig wäre doch noch Brunner Vorarlberger Land. Nur da habe ich selbst im Grunde nicht verstanden. Landrecht ist dort eine kleinere Einheit mit einer kleineren Gemeinde. Und ich glaube, das muss man sich erst einmal bewusst machen, dass es Einheiten gibt für Brunner nach diesen Kriterien, die wir so prima vista nicht als Land verstehen würden. Und daher, meine ich, ist dieser Begriff, besonders wenn man dann noch daran denkt, dass der eigene Landesfürst ein unbedingt Wesensmerkmal ist, schon übertragbar. Wobei die einzige Frage, die ich jetzt zu dieser Antwort habe, also ja, das ist verallgemeinerbar, wäre meine Antwort. Ist noch die Frage, es kommt darauf an, von welcher Zeit man spricht. Ne? Aber die Landwertung ist dann eben zeitphasenmäßig verschieden. Die ist dann eben zeitphasenmäßig verschieden. An dieser Stelle, Herr Frau, jetzt müsste man eigentlich die Kollegen aus den anderen. Genau, so eben. Ich würde schon an zwei Fragen, wie das mit dem Landrecht ist. Also ist das am Niederrhein auch so, ist das in Franken auch so? Ja. Wir haben leider niemand aus dem niedersächsischen, also im altsächsischen Bereich da, das ist mir nicht gelungen, dann noch einen Referat zu bekommen. Da habe ich das Gefühl, da stimmt es vielleicht am ehesten bei den alten Sachsen. Aber in den, also ich würde mal vermuten, in den Reichs, wie heißt das heute, Königslandgebieten, also am Rhein und in Franken und Schwaben. Da geht es am schlechtesten. Da stimmt es am wenigsten mit dem Landrecht im bürgerlichen Sinne. Weil das sehr, sehr aufgesplitterte Gebiete gibt. Da kann sich sowas höchstens künstlich bilden wie in Würzburg. Da wird ein Bischof zum Herzog gemacht, das wird ein Landgericht errichtet, es ordnet sich Adel zu. Da entsteht so etwas wie eine Landschaft, die um ein Gericht kopiert ist. Das ist so etwas, nur am Ende zerfällt das Ganze wieder. Nicht? Der Adel bleibt eben draußen. Kommt nicht ins Territorium. Also es wird kein echtes Land wie Kärnten oder so etwas. Nicht? Das wird daraus nicht. Also ich weiß nicht, Herr Janssen oder Herr Endres, wenn Sie zu dieser Frage des Brunnerschen Landrechts nicht aktiv und jene umtreiben, noch was sagen wollen, aus Ihrer Kenntnis und Herr Klein. Ja, bitte. Ich beschäftige mich ja mit den Ländern, die erst in der Siedlungsperiode seit dem 12. Jahrhundert allmählich Deutschland zu Deutschland gelangen. Hier macht der Fürst das Land und macht auch das Recht. Das heißt also, ganz am Anfang ist es natürlich so, wie Sie es geschildert haben. Die Siedler treffen auf ein slawisches Land, auf ein Land, in den kleinen Inseln, den Bevölkerungsinseln, inmitten riesiger Einöden und Wälder, natürlich Slawen sitzen. Sie haben bereits schon mit Recht gesagt, wahrscheinlich auch unterschiedlichen Rechts auf einer gemeinsamen, ganz allgemeinen Grundlage. Aber nun kommen die deutschen Siedlerströme, die kommen also in Sachsen aus Bayern, sie kommen aus dem Fränkischen, Sie kommen aber auch in Sachsen, dann aus Thüringen. Im Norden kommen sie wieder vom Niederrhein, sie kommen aus den Niederlanden, sie kommen aus Holstein. Es ist also ein riesiges, wenn man so will, vom Staatlichen her gesehen, ein riesiges Durcheinander. Irgendwie wird es schon in diesen Gruppen ein Recht gegeben haben, aber es ist sehr, sehr schwer, dieses zu kennzeichnen. Also hier macht der Fürst erst ganz in Jahrhunderten entsteht so allmählich etwas. Wir haben also hier erst eigentlich in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit die großen Kodifikationen. Wir haben in Sachsen beispielsweise von, glaube ich, 1572 die großen sächsischen Konstitutionen, die also eine Fülle von Rechtskreisen regeln für das Land. Wir haben dann Versuche, das brandenburgische Recht. Im 17. Jahrhundert beginnt es schon mit Kodifikationen. Vorher sind auch Rechtsausgleichsvorgänge zweifellos da, aber unerhört schwer zu erkennen. Wir wissen einfach immer gar nicht, was hier das ist. Das hat mich auch ein bisschen in Ihrem Referat bei mir etwas gefehlt, die zeitliche Dimension. Ja. Wann ist was schon, dass man von einem Landrecht reden kann? Wann kann man auch nicht reden? Habe ich so ein bisschen vermisst. Also wie gesagt, in diesen neuen Territorien. Macht entsteht ein Recht, in dem der fürstliche Anteil für das, was über das ganze Gebiet jeweils erstreckt, sehr wichtig ist. Einen Vorgang hätte ich gerne noch, also die Frage der Kodifikationen, auch in Ihren von Ihnen behandelten Landrechtsgebieten würde mich interessieren. Inzwischen ist aber der Begriff des Landrechts von Ihnen relativiert worden, aufgrund Ihrer Einwände von Herrn Kittolini. Aber eine andere Frage, wie ist es eigentlich in den südlichen Ländern? In diesen Neusiedelländern spielen ja die Stadtrechtsgruppen eine sehr große Rolle. Und die Stadtrechte, etwa Mecklenburgs, stammen irgendwie fast alle aus Lübeck, vom lübischen Recht ab. Und die in Brandenburg und in Sachsen irgendwie vermittelt über 3-4 Zwischenträger aus Magdeburg. Im 15. Jahrhundert beginnen Auseinandersetzungen, die darauf hinauslaufen, dass den jeweiligen Oberhof, also die Mutter, den Muttergerichtshof, abzuschneiden und einen eigenen lokalen neu einzusetzen. In Brandenburg etwa das brandenburgische Recht, in Leipzig, in Sachsen das Leipziger. In Mecklenburg kommt es nicht zum Ziel, weil hier die Stände sehr stark sind. Das bleibt irgendwie unentschieden. Aber meine Frage, wie ist es in den süddeutschen Staaten gewesen? Abschnitt also des Rechtszuges zur Mutterstadt und dann die andere Frage der Kodifikationen, sodass also sozusagen auch auf Landesebene im neueren Sinne, wie wir es verstehen, so etwas entsteht, also wie ein Landrecht. Ja, ich muss ohne die dritte Frage noch beantworten, da trifft sich das ja sehr gut, also was ist Landrecht? Man muss sich das mal so vorstellen, wonach lebt die Bevölkerung? Und wenn ich das jetzt so traditionell so sage, sehen wir es uns von unten mal an. Wonach lebt die bäuerliche Bevölkerung? Die lebt nach dem Gewohnheitsrecht ihrer Grundherrschaft. Dieses Gewohnheitsrecht wird allmählich aufgezeichnet, das sind die Weißtümer, parallel zu den Kutümen beispielsweise. Also die Bauern leben nach Hofrecht, das ist der Rechtskreis des Hofrechts der Grundherrschaft. In der Stadt, die Bürger leben nach Stadtrecht. Das ist teils Gewohnheitsrecht, das sind teils stadtherrliche Verfügungen. Zum Teil ist das Stadtrecht aufgezeichnet, auf das komme ich dann noch zu sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer lebt dann eigentlich nach Landrecht? Ne? Wenn die Bauern nach Hofrecht leben und die Bürger nach Stadtrecht, ist die Frage, wer lebt jetzt eigentlich nach Landrecht? Schematisch, und es ist auch richtig, lebt der Rest der Bevölkerung nach Landrecht. Und es ist der Adel. Das heißt, die Bevölkerung, die nach Landrecht lebt, ist quantitativ zu vernachlässigen. Aber das ist die politische Führungsschicht. Und das ist mir, muss ich ganz offen sagen, erst noch abermaligster Lektüre einer Rechtsquelle. Also, was ich jetzt gesagt habe, habe ich gewusst, das habe ich als Student, glaube ich, gelernt. Aber so richtig verstanden habe ich das erst vor ein paar Wochen, nachdem ich es um so viele Male gelesen habe, den Entwurf eines Landrechts für Österreich unter der Enns aus dem Jahr 1526. Und da wollen wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Jahr 1500 keine Zäsur darstellt. Und die Entdeckung Amerikas, oder wie man das jetzt nennt seit Neuestem, für Österreich auch irrelevant. Das heißt, da gibt es eine Kontinuität. Und im Jahr 1526 kommen die Stände auf die Idee, zum Landesfürsten, dem Ferdinand, zu sagen, da haben wir was ausgearbeitet, das hätte man gern sanktioniert. Was er dann nicht macht. Und da steht drin, das ist also so und so und Kaufrecht und Erbrecht und Ehegüterrecht und so. Und in einer Vorrede steht drin, dieses Recht wird angewendet vor dem landmarschallischen Gericht. Und das ist nur der Gerichtsstand des Adels. Das heißt, das ist eigentlich nur adliges Recht. So wie auch im Mittelalter. Und ich glaube, daher wird der Otto Brunner noch verständlicher. Landrecht, das ist nicht sozusagen das BGB des 14. Jahrhunderts oder so, oder das Strafgesetzbuch des 14. Jahrhunderts. Landrecht ist jene Rechtsordnung, die die politische Führungsschicht zusammenhängt. In den Rechtsstreitigkeiten des täglichen Lebens oder diesen drüber hinaus. Denn für alle anderen gilt es ja nicht, auf dem eben gesagt. Und daher ist das Landrecht meiner Meinung nach für die Landesbildung so wichtig, nicht weil das im Territorium gilt, sondern weil es zwischen den politischen Macht, zwischen bestimmten politischen Machtträgern gibt, die dadurch zusammengefügt sind, sodass ihre Herrschaften dadurch zum Land zusammengefügt sind. So würde ich das beantworten. Und es gibt eben neben dem Rechtskreis Landrecht, die anderen erwähnten, das Hofrecht für die grundunternehmenden Bauern, für die grundunternehmenden Städte, die es ja zum Teil auch gibt, und das Stadtrecht für die Städte. Damit gibt es das Lehensrecht für spezifische Beziehungen. Und es gab, spielt aber im Spätmittelalter wohl keine Rolle mehr, im Hochmittelalter, das Burgrecht für wirklich den Burgbereich in der Burg, für den Burgherrn mit seinen Knechten dort. Und ja, und zur Frage der Bedeutung der Stadtrechte jetzt. Es gibt im Gebiet des heutigen Österreich mit keine dem Magdeburger Staat auf dem Lübischen Ritt vergleichbare Stadtrechtsfamilie. So etwas gibt es nicht. Es gibt schon Stadtrechtsfamilien in dem Sinn, dass beispielsweise dass es Städte gibt, die mit Wiener Recht bewidmet werden, aber nur sehr punktuell. Die Wienerische Neustadt, die Neustadt, wie kann man sagen, da wird eine Stadt begründet, das ist die neue Stadt, die Neustadt. Die kriegt Wiener Recht, daher ist die Wienerische Neustadt. Heutzutage Wiener Neustadt, eine Schnellzugstation. Ne? Also der Stadtname kommt sogar von der Rechtsbewidmung her. Nur, es gibt die Rückkoppelung nicht. Also mir ist wirklich nichts bekannt, dieses Zuhauptegeht, das Wiener Neustadt anfängt, anfragt beim Wiener Stadtrat. Da haben wir einen komplizierten Fall entscheidet, das gibt es nicht. Aber es gibt aus Niederösterreich, aus dem heutigen Niederösterreich, gibt es Aktenversendungen nach Magdeburg, noch im 16. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert. Ne? Und also das gibt es nicht, das Stadtrecht, die Städte oder das Stadtrecht spielen, ich würde sagen, also für die Territorialbildung überhaupt keine Rolle. So eine Vernetzung über Stadtrechte, die gibt es nicht. Ne? Ja, habe ich irgendwas nicht beantwortet. Aber ich habe jetzt ausführlich erklärt, warum man das Landrecht. Ja, und Herr Klein, die Qualifikation, nicht? Die, ja, Herr Klein, noch etwas. Dass der Landesfürst das Landrecht macht, war wunderbar. Einverstanden. Dann macht ihm der Landesherr das Land. Wer das Landesrecht macht, ist ja egal. Ne? Und zu den Kodifikationen, die Parallele zu den kurzsächsischen Konstitutionen wären also in Österreich und Unterösterreich diese Landrechtsentwürfe, in Tirol in etwa die Landesordnungen, da steht doch viel mehr drin, also mehr öffentliches Recht drinnen. In Salzburg gibt es Landesordnung und eine Stadtordnung, die übrigens inhaltlich gleich sind, da sieht man Landesfürst und Stadtherr gleiche Person. Noch ein Satz, der letzte, zum Landrecht. In Erscheinung tritt es natürlich auch dann, besonders wenn es aufgezeichnet wird. Und da haben wir das österreichische Landrecht im Wesentlichen aus dem 13., das steiermärkische Landrechtsbuch aus dem 14. Jahrhundert und dann, glaube ich, sollten wir aus der Sicht eben noch in Rechnung stellen, Schwabenspiegel-Abschriften für Kärnten, ich glaube, das ist für Kärnten, die mit Kärnter Landrecht überschrieben sind, aber auf dem insistiere ich ganz besonders, dass man nicht das Gefühl hat, es sind inhaltliche Unterschiede vorhanden. Es gibt ein Wiener Stadtrechtsbuch, eine Arbeit des 14. Jahrhunderts, und da ist streckenweise Schwabenspiegel abgeschrieben. Und zwar über die Stellung der Ritter, die es in der Stadt Wien sicher nicht gibt. Also das hoffentlich so aufputzt, ich weiß nicht, dass man auf die Seitenzahl kommt für einen Auftraggeber, oder, weil das ist eigentlich unverständlich, warum das ist. Aber es gibt Indizien genug, dass man so inhaltliche Unterschiede offenbar, als, das war nicht das Wichtige. Ne? So, darf ich, Herr Klein, wollen Sie noch ganz... Also eine ganz kleine Frage, dann relativiert sich natürlich bei Ihnen der Punkt Landrecht. Inhaltlich. Er relativiert sich auch etwas, wenn Sie sagen, das kann auch der Landesherr machen. Ja. Aber es ist interessant natürlich bei Niederösterreich, dass hier die Stände sind, die das Ansinnen stellen, bitte legitimier das, während es in Sachsen ja von Kurfürsten ausgeht. In Tirol genauso nicht, glaube ich. Ja. Kann man da nicht an die Stände amtlich Planrechnung aufzeichnen? Ist die Initiative der Stände sehr stark. Ja. Auch der Landtag und auch dem Landtag. Ja, genau. Jetzt habe ich eigentlich verschiedene Wortmeldungen. Es steht auch was, ich würde auch gerne zu Kikolini noch etwas sagen, aber vielleicht sollten wir diesen Kontext erstmal zu Ende hören. Bitte schön. Ja, danke. Ich anfangen kann ich das, was hier gesagt worden ist, nicht ganz. Wir haben ja in Ostsachsen natürlich, sagen wir, die älteste Landrechtsaufzeichnung, wenn ich hier aber in Sachsen spiele. Ich glaube, älter liegt es nicht. Das ist ja ostsächsisches Recht. Und pardon, aber mit der Intention, dass es überall gibt. Die Intention des Amts. Mir geht es jetzt um andere Dinge. Einmal, ob der Landesherr hier Recht macht. Ich würde sagen, ist etwas zu stark formuliert. Er übernimmt das Recht, das er kennt, und setzt es über den Siedlern durch. Ich sage, im 12. Jahrhundert geht es noch streng nach der Herkunft. Anfang des 13. Jahrhunderts geht es nach dem Recht, das der Landesherr kennt, und der kommt aus Ostsachsen. Die Askanier kommen aus Ostsachsen, die Wettiner kommen aus Ostsachsen, Heinrich die Welschen kommen. In diesem Falle, wenn wir anschauen aus Ostsachsen, wenn sie auch aus Schwaben kommen, aber von Heinrich den Löwen an oder auch von Heinrich den Stolzen an kommt aus Sachsen, die übernehmen dieses ostsächsische Recht. Und der Brandenburger kann sich aber nicht ganz durchsetzen, weil offensichtlich eine ganz starke niederfränkische, sprich holländische und so weiter Siedlung ist. Und insofern ist dann das brandenburgische Recht, wie es im 14. Jahrhundert sieht, oder besser als das ostsächsische Recht. Aber nicht, weil der Landesherr es einfach fertig eingeführt oder weiter nachgegeben hat gegenüber den Freiheiten dieser niederfränkischen Siedler in Holland und so weiter. Also insofern möchte ich nicht sagen, der Landesherr macht das, das ist zu stark. Sie hat noch eine andere Formulierung drin, dass das Landrecht eigentlich nur für die politisch führenden Kräfte ist. Das Landrecht in Sachsen sagt ganz eindeutig auch etwas über die Rechtsmäßigkeit der Bauern aus. Dadurch wissen wir nämlich, dass die relativ frei waren. Eben frei. Das ist der Witz. Die freie Bevölkerung. Und das ist eben in Österreich und Steiermark ist es der Adel und nicht die Bauern. Ja, insofern ist es unterschiedlich. Ich meine, insofern kann man jetzt nicht sagen, die politische Führung treffen, sondern. Das ist richtig, das kommt dann niemand. Das wäre dann nicht so sehr. Lei ha illustrato nell'ultima parte della sua relazione un quadro differenziante dei territori che hanno conduce sullo sviluppo, sul consolidamento, l'estensione, come diceva, territoriale e di poteri, e in alcuni di questi casi ha disegnato una, un tipo di amministrazione globale che non prevede un intervento diretto del Trici. Ora, sembrerebbe che ci siano dei livelli separati, principe, stende, ceti e popolazione, comunità del territorio. Quali sono i soggetti di mediazione? Cioè coloro che garantiscono l'esercizio della giurisdizione in un senso, o l'esazione fiscale, non l'approvazione, ma l'esazione fiscale, e nell'altro senso l'ottenimento di privilegi o l'accesso al circolo del principe, alla corte del principe. Cioè questi mezzi, questi soggetti che garantiscono la mediazione in due punti, fra principe e stende, e fra stende e popolazione, quali sono? Dove si possono identificare nello spazio sociale? Also was die Gerichtsbarkeit anbelangt, so ist es, am besten sieht das wieder mal so. Die niedere Gerichtsbarkeit, also nicht dort, wo es um die Blutgerichtsbarkeit geht, obliegt in der einen Gruppe, das sind im Wesentlichen, stimmt das jetzt? Ja, die östlichen Länder, den beiden Grundherrschaften. Das heißt, die vielleicht, wenn man so mal sagt, die alltägliche Gerichtsbarkeit, wo man eben voraussetzen wollen, dass Mord und Totschlag nicht alltäglich ist, die bleibt im Bereich der Grundherrschaft. Da urteilt der Landesfürst als Grundherr, die Städte als Grundherr. Die Hochgerichtsbarkeit obliegt dem landesfürstlichen Gericht. Das ist also in der älteren Gruppe so. In der jüngeren Gruppe hat der Landesfürst zum Teil auch die niedere Gerichtsbarkeit. Und in Bayern, das ist allerdings ein älteres Land. Aber das geht offenbar dort anders durch diese Teilung, durch die Teilung des Herzogtums. Also in Bezug auf Ihre Frage nach dem Verhältnis, was die Gerichtsbarkeit anlangt, so steht in den älteren Ländern, steht die Bevölkerung in den älteren Ländern entweder, steht unter der Gerichtsbarkeit des Grundherrn, das kann der Landesfürst sein, das kann der Adel oder Klöster sein. Also können die Städte sein. Die hohe Gerichtsbarkeit des Landesfürstlich. In den jüngeren Ländern ist in der Regel auch die niedere Gerichtsbarkeit landesfürstlich. Was war das zweite? Die Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung, das ist eigentlich das Bild des Militärs interessanterweise. Der Landesfürst einigt sich mit den Landständen auf die Steuer. Also auf diese Leistung, die die Bevölkerung und die Landstände nicht, ohne, die nicht laufend erbringen müssen, sondern also diese außerordentlichen Steuerleistungen, die sagen, wir dürfen kommen, wir müssen Zölle machen. Da wird den Landständen übertragen und sie stimmen zu, wir bringen eine bestimmte Summe Geld. Die Art der Aufbringung über die Republik Wien. Und da kommt es in der Steiermark, in Österreich und in Brandenburg der Enz dazu, dass die Stände eine Finanzverwaltung aufbauen. Die Stände teilen das Land in Viertel oder in Kreise ein, auch für, zum Teil aus militärischen Gründen, und an diese Finanzverwaltung bzw. Militärverwaltung knüpft dann die ganze Landesverwaltung an. Das heißt, die Stände bauen diese Verwaltung auf. In den jüngeren Ländern ist umgekehrt, in Bayern beispielsweise knüpft diese Art der Verwaltung an die Burgbezirke des Landesfürsten. In den, die, in den, die zur Zeit dieser Teilherzogtümer aufgebaut wird. Wie ist das in Tirol, Herr Kollege? Da macht es der Landesfürst. Macht eben, ich war mir nicht sicher, macht es auch der Landesfürst. Also, das ist jetzt so einfach, dass man das fast unrichtig vorkommt. In den älteren Ländern, Schwerpunkt der Gerichtsbarkeit bei Ständen und Land, bei den Grundherren, das sind Stände und Landesfürsten. Die Verwaltung bei den Ständen. In den jüngeren Ländern umgekehrt. Ja, tatsächlich. Komisch, ne? Das ist ein logisches Ausdruck. Das ist ein Modernitätsrückstand bei älteren Ländern. Eben, das ist ja genau, älter, genau. Haben auch überall auch fiskal. Nein, haben sich nicht Landesherren. Ja, nicht Landesherren. Ja, die Jüngeren, die Jüngeren. Ja. Sie haben ihre Herrschaft als Verwaltung der ausgeübt. Ja, ja. Das ist eigentlich wiederum der Moment, den ich so mit diesem faktischen Landesfürsten abschneiden wollte. Ne? Ja. In den Ländern überlässt der Modernisierungsschub im Land der Landesfürst entstehen, weil er sich die Herrschaft auf die länderübergreifende Herrschaft, sagen wir mal so, zu konzentrieren, beginnt es nicht, denke ich mal. Ich weiß nicht, man da zwei Wochen erinnert ist und war da auch vorher ein Wort mit, nicht? Ich muss darauf hinweisen, dass die Regalien, die Einnahmen aus den Regalien direkt im Landesamt sind. Ja, nicht ja. Der städtischen Kontrolle. Ja, jetzt kommt es darauf an, wenn man das Glück hat, dann war Werkherr, wenn man das Glück hat, dann hat es Salzbergwerke oder ähnliche lukrative Einnahmen, dann konnte man sehr leicht seine Stände überstiegen. Als im Erzgebirge 1470 der Kugel im Silberbergbau einsetzt, ändert sich schlagartig im Fürstentum das ganze Mittelfeld. Und in Bayern, wenn ich das die Sonderrolle Bayerns bei Ihnen, in Bayern ja eine besondere Rolle, hängt damit natürlich zusammen. Ich erinnere mich, da gibt es ja Untersuchungen über den, ja, den Staatshaushalt Bayern zum 14, 16, 17. Herr Präsident, darf ich das sagen für Sie, Herr Lüder? Das ist eine Untersuchung über den Staatshaushalt Niederbayerns in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und Walter Sieger, der diese Untersuchung gemacht hat, weist nach, dass das Reichtum Niederbayerns, diese Herzöge, die dort im 15. Jahrhundert regieren, heißen ja alle mit Beinamen die reichen Herzöge, die ist das eben nicht, oder nicht nur, das Salz in, oder das Silber in Rattenberg, sondern es ist vor allem das getreidereiche Land Niederbayerns, der Heuboden, und zweitens die günstige Verkehrslage, die Zölle. Das sind die Einnahmen, die Niederbayern, dem niederbayerischen Herzog, dem reichen Herzog, völlig unabhängig von der Steuererhebung machen, 15. Jahrhundert. Niederbayern schreibt also im ganzen 15. Jahrhundert insgesamt 6-mal Steuer aus. Und die Steuer, die braucht er noch nicht mal, weil er aus dem regulären Ertrag der Kammereinkünfte jedes Jahr so und so viel 10.000 Gulden übrig hat. Das nur als Ergänzung. Das ist der springende Punkt in meinem Referat mit dem, ich glaube, Katalog. Ich habe den auch zur Kammerbund vermieden, weil man gedacht hat, das ist vielleicht dann schwer zu übersetzen. Starkes Kammerbund. Hallo, können Sie auch sagen. Hallo? Desto mehr, desto besser. Ne? Ganz kurz, vielleicht mal intervenieren, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, um eine kleine Pause zum Anlässen einlegen zu können. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die Intervention von Herrn Filolini zurückkommen. Die Frage des Vergleichs, Herr Filolini insistierte nochmals auf der Rolle der italienischen Städte für die Bildung von Territorien. Diese Städte gewesen in Deutschland und diese Rolle nicht. Aber man müsste nun überlegen, wo die Parallele etwa zu finden ist. Und ich möchte mal Folgendes vorschlagen. In Deutschland sind es ja zu einem großen Teil hochadlige Dynastien oder adlige in freie Geschlechter, adlige Dynastien, die Territorien aufbauen. Und in Italien sind es sicher nicht die Städte als solche, sondern es sind die dortigen stadtpatrizischen Geschlechter, die eine entsprechende Expansionspolitik betreiben, möchte ich vermuten. Sodass der Unterschied oder die Vergleichbarkeit eigentlich in der Frage liegt, welche soziale Schicht, welche politische Schicht ist es, die diesen Territorialisierungsprozess vorantreibt. Das ist in Italien eindeutig ein Stadtadel und das ist in Deutschland ein Landadel. Also Deutschland ist einfach das Land des Adels. Ja, bis in unser Jahrhundert wurden also ja viele Königsthrone dieser Welt mit irgendwelchen Deutschen besetzt. Nicht? Im Überfluss haben wir solche Familien bis zum heutigen Tage. Und das war im Mittelalter schon so. Nicht? Und dies scheint mir irgendwo auch eine deutsche Besonderheit zu sein, auch in der Stauferzeit. Ich habe einmal bei einem italienischen Autor eine sehr kluge Bemerkung gelesen, dass Friedrich II. Sich der Verschiedenartigkeit seiner Herrschaftsgebiete in Italien und in Deutschland völlig bewusst gewesen sei. Die deutschen Historiker haben das nie glauben wollen und bedauern immer, warum hat Friedrich II. Sich zu einem schönen, modernen Staat nördlich der Alpen gebaut. Und an der Stelle kann man eben klar sagen, es ging nicht. Dort saßen die großen Dynasten, die genauso vornehm waren wie er und sie saßen ihm im Wege. Und das sind die Leute, die dann anfangen, die Staaten zu bauen. Und nur innerhalb der deutschen Verhältnisse vielleicht die Besonderheit, es gibt solche gewachsenen Länder, die selbst Eigengewicht haben, dass sie zusammenbleiben, sie werden nicht geteilt, sie haben starke Stände. Und es gibt Gegenden, da ist das anders. Da haben die adligen Familien und dann die geistlichen Fürsten wesentlich mehr Bewegungsspielraum, um ihre Territorien auszubauen. Also das ist vielleicht ein Versuch, das ein bisschen zu erklären. Aber die Parallele sehe ich eigentlich da zwischen Deutschland und Italien im Adel. Das ist eine andere Art von Adel, von politischer Führungsschicht, die diese Prozesse vorantreiben. Wäre mal am Abend des ersten Tages, kann man vielleicht noch nicht viel Klügeres sagen. Darf ich das fragen, weil ich es nicht weiß, kann man sagen, in Italien, da sitzt der Adel in der Stadt und bei uns auf der Burg. Im Wald. Im Wald. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich angesprochen. Ich würde sagen, die Staatsbildung, die Territorialbildung ist in Italien ja sozusagen von der Terra Culta im eigentlichen Sinne, von der Stadt sogar, nicht da, wo sie das Zentrum finden. Die meisten deutschen Territorien haben im Wald angefangen, nämlich ausgesprochen in der Terra Inculta. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Terra Culta, was an Städten nicht da war, nicht, das war sozusagen Reichsbesitz oder Kirchenbesitz. Der deutsche Adel müsste eben von seinem Wald anfangen. Das hätten Sie ja bis heute noch nachgedacht. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Ich darf dann für heute die Diskussion schließen. Morgen sehen wir uns. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.